Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Absolut richtig. Mit leichter Verspätung von einer Woche genau erreicht uns jetzt die 38. Folge. Die lang erwartete und heiß ersehnte 38. Folge. Gibt auch wieder relativ viel zu besprechen diese Woche. Beziehungsweise ja, ein großes News-Thema quasi, über das man wahrscheinlich relativ lange sprechen kann. Und natürlich auch wieder ein sehr, sehr schickes Hauptthema. Aber erstmal, Joe, ja, wir sind gerade von der LAN wiedergekommen. Wie geht's dir nach zwei, drei Tagen wenig schlafen, aber viel spielen zumindest? Ja, immer noch ein bisschen groggy, aber es war extrem awesome, wie immer, und hatte sehr viel Spaß. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's auch ganz ausgezeichnet. Ich kann mich nur anschließen, die LAN-Party war tatsächlich ziemlich geil. Ein guter Kumpel von mir hatte sturmfrei, es war richtig, richtig schön. Er wohnt gerade übergangsweise bei seinen Eltern und ist übergangsweise bei seinen Eltern, und die waren in Urlaub gefahren, und dann war es so, yeah, ich habe sturmfrei, wollt ihr nicht vorbeikommen, wir machen LAN-Party. Und da fühlte man sich wieder wie 14, so PCs zusammenpacken und aufgeregt rüberfahren und alles aufbauen und so. Und es war tatsächlich extrem, extrem cool, und wir haben dabei auch gleich direkt noch, den einen sehr großen Tasty aufgeschnappt, den wir dann später noch erwähnen werden. Kann man jetzt schon mal teasern. Und war tatsächlich extrem, extrem cool. Und Merlin könnte ja jetzt Dark Souls anfangen, aber... Stimmt, und Dark Souls ist jetzt endlich draußen. Wir haben heute Samstag, das heißt, gestern ist es rausgekommen. Das Problem ist bloß, ich habe dieses Wochenende komplett null Zeit, um es zu spielen. Ich muss arbeiten, ich muss Podcast machen und schneiden, habe alles Mögliche um die Ohren. Das heißt also, wenn, würde ich wahrscheinlich frühestens Montag dazu kommen. Und ich muss auch sagen, auch wenn das ein bisschen traurig ist, das zuzugeben, ich bin immer noch ähnlich gehypt wie am Anfang, aber nachdem jetzt ihr beiden, also du und Henrik, das schon durchgespielt haben und auch so ein paar andere Leute in meinem Umkreis und mir schon davon berichtet haben und schon so ein bisschen ein kleines Fazit für mich gezogen haben, muss ich sagen, bin ich doch nicht mehr, ich weiß auch nicht, irgendwie hat es so ein bisschen seine Magie verloren. Das ist tatsächlich ein bisschen schade, dass es nicht gleichzeitig auf PC und den Konsolen rausgekommen ist, so dass ich ja am Anfang gleich so dieselbe Erlebnis hätte haben können. So, obwohl ich spezifisch darauf geachtet habe, dass ich nichts mitkriege über das Spiel eigentlich, muss ich doch sagen, irgendwie, ja, wie gesagt, es hat so ein bisschen seine Magie verloren. So ein bisschen so ganz entziehen kann man sich halt doch nicht. Er hätte sich halt genau. Sonst wirklich einen Monat wirklich, unterm Stein leben müssen, so ein bisschen. Ja, das ist halt so das Problem. Ich habe so ein bisschen was mitgekriegt, wie gesagt, ich habe zumindest, das Einzige, was ich zumindest gefragt habe von Leuten, die schon durchgespielt haben, so, genau, Fazit auch im Vergleich zu Dark Souls und sowas. Und ich muss echt sagen, ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie wäre es schöner gewesen, es direkt zum Launch spielen zu können, aber naja, das wird sich demnächst trotzdem auf meiner Festplatte einfinden und wahrscheinlich mich auch die nächste Zeit beschäftigen. Ich habe eh erstmal ein bisschen Ruhe, bevor irgendwas kommt, was mich brennend interessiert. Aber es ist eh schon lange her, dass du was Neues gespielt hast. Ja, das stimmt. Ich hab super lange auf Dark Souls 2 gewartet. Es kam einfach Anfang des Jahres nichts Interessantes für mich raus, um ganz ehrlich zu sein. Also es gab einfach nichts, was irgendwie mich besonders interessiert hätte. Es kommt jetzt Watch Dogs, da bin ich zumindest gespannt drauf, und dann natürlich jetzt dann Ende Mai Transistor. Da habe ich richtig Bock drauf. Das werde ich auch. Light kommt auch dann fast genau dann, wenn die Folge rauskommt, ungefähr. Ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Da bin ich auch noch nicht ganz sicher, aber es sieht auf jeden Fall schon ganz nett aus. Könnte auf jeden Fall ganz gut werden. Ja, nachdem ich den Trailer gesehen habe, muss ich sagen, gefällt es mir doch immer besser eigentlich. Also ich war am Anfang ziemlich einfach so, naja, sieht schon ganz interessant aus, ich werde es mir mal anschauen. Und dann hast du mir den Trailer gezeigt und ich muss sagen, der hat mir doch echt extrem gut gefallen eigentlich. Das sah vom Gameplay echt ganz interessant aus, vor allem der Artstyle war wunderschön. Ich bin mal gespannt. Also ich meine, gerade wenn du dir das vielleicht eh zulegen wirst, werde ich mir vielleicht erstmal angucken bei dir, weil so ganz sicher bin ich noch nicht, ob ich es haben möchte. Vor allem, weil in nächster Zeit werde ich zwangsläufig irgendwann auf jeden Fall mit Dark Souls 2 beschäftigt. Ich glaube, man kann sogar ganz rudimentär im Koop spielen. Echt? Ja, aber ich glaube nur rudimentär im Sinne von, dass einer dieses Glühwürmchen, was du da so bewegst, und dann sozusagen Gegner auswählen. Also das ist eher wirklich, haben schon viele gemeint, das ist so dieses perfekte Couch-Game für, sagen wir mal, den Gamer und seine Freundin, die gerne zuguckt und aber nicht unbedingt jetzt ganz viel spielen möchte. Sowas eher. Ja, naja, aber immer noch. Kannst du dann meine Freundin spielen, mehr? Ich was zu tun, während ich neben die hocke und nichts tue beim Zugucken. Übrigens, vielleicht für die es vielleicht schon mitbekommen über Facebook oder über Twitter, Merlin und ich haben neulich die Share-Funktion auf meiner neuen PS4 ausprobiert, indem wir beide Outlast gespielt haben. Und haben wir dann gleich mal so 2 Minuten Gameplay mit aufgenommen, wie ich dann durch die Gänge laufe und verzweifelt versuche, von einem Gegner zu fliehen. Und extrem chaotisch, extrem lustig. Wir zwei saßen in meinem Zimmer und haben uns, ja, halb tot gegruselt, aber es war sehr lustig. Ja, tatsächlich, es ist wirklich ein sehr interessantes Spiel irgendwie so. Also was heißt interessantes Spiel? Ich meine, man kennt ja das Spielprinzip, aber mir gefällt tatsächlich zum einen natürlich die Mechanik, dass man nur weglaufen kann, sich nicht wehren kann. Das ist halt schon das mit Abstand gruseligste daran. Und dass tatsächlich das Spiel wirklich sehr, sehr dunkel und düster ist und du das wirklich nur umgehen kannst, indem du eben die Nachtsichtfunktion der Kamera nutzt, die eben Batterien zieht und dadurch nicht durchgehend verfügbar ist. Ist schon eine sehr coole Erfahrung, aber auch wirklich nur zu zweit, muss ich sagen. Also alleine hätte ich es nie gespielt. Also wir haben echt geschrieben wie kleine Mädchen. Das ist irgendwie, wir haben uns da nicht mit männlichem Ruhm bekleckert, sondern haben da gesessen und immer wieder alle zwei Minuten froh und glücklich den Controller in den jeweils anderen abgegeben, damit der jetzt wieder ein bisschen spielen darf. Leider konnten wir uns nicht dabei aufnehmen, weil ich glaube, das wäre im Nachhinein noch ganz lustig. Richtig. Ich meine, es soll ja demnächst ein Update für die Share-Funktion geben, wo man dann auch Kommentare und sowas noch aufnehmen kann. Wer weiß, ob man da nicht gegebenenfalls irgendwas draus machen kann. Auf jeden Fall kann man in Zukunft ein bisschen mehr in der Hinsicht auch erwarten von uns. Es wird bestimmt regelmäßig mal so kleinere Clips und sowas geben, weil die PlayStation 4 sich tatsächlich ja sehr dankbar dafür hergibt und man ja Gameplay-Schnipsel direkt irgendwie nebenher aufnehmen kann und dann gleich hochladen kann. Also tatsächlich ein ziemlich cooles Feature. Aber dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal über in die eigentliche Folge und ich starte mal vielleicht mit einer kleinen News-Übersicht, um kurz zusammenzufassen, worüber wir diese Woche reden werden. Am Anfang soll es gehen um Naughty Dog. Ich denke, in den letzten Wochen werden das alle mitgekriegt haben. Da gab es immer wieder News über Mitarbeiter, die dann nach und nach Naughty Dog verlassen haben. Am Anfang, also wir hatten schon letzte Folge mal drüber nachgedacht, das zu erwähnen, haben gesagt, naja, wenn so lange es einzelne Personen sind, ist es nicht so ganz interessant. Mittlerweile sind es, glaube ich, 3 oder 4 Leute, die da gegangen sind, vielleicht sogar mehr. Und jetzt haben wir beschlossen, vielleicht sollten wir doch einfach mal zusammenfassend darüber reden. Gerade auch, was das vielleicht so ein bisschen für, na, ich meine, wie gesagt, das ergibt sich so fast ein Trend irgendwie. Dazu wird euch Joe dann noch ein bisschen mehr erzählen. Dann werde ich direkt danach noch etwas anderes sehr Interessantes erzählen, und zwar eine Nachricht aus Dänemark. Und zwar gibt es die dänische Geodata Organization quasi, also eine Organisation, die geografische Daten gesammelt hat über ganz Dänemark. Diese Daten haben sie dann veröffentlicht. Da ist dann alles drin mit, das ist letztendlich eine große topografische Übersichtskarte über Dänemark. Die wurde ganz normal veröffentlicht übers Internet, für jeden frei zugänglich, für jeden dänischen Bürger. Und 2 Mitarbeiter dieser Organisation haben sich da gedacht, das wäre eigentlich ganz geschickt und bestimmt auch gerade irgendwie werbetechnisch nicht schlecht, wenn wir das Ganze einfach in Minecraft einspeisen. Und entsprechend haben sie das getan und dann Minecraft in Dänemark in Minecraft nachgebaut. Auch super spannend. Da werde ich dann noch ein bisschen mehr zu sagen. Und als letzte News und quasi als wahrscheinlich auch größte News werden wir dann noch über den Report der NPD Group reden. Das ist das National Purchase Diary, beziehungsweise ehemals hieß es anscheinend so. Jetzt heißt es einfach nur noch NPD Group. Also eine Marktforschungsorganisation so ungefähr, die letztens erst die größeren Zahlen veröffentlicht hat zur Videospielbranche, also zu verkauften Einheiten bei Spielen und allem drum und dran. Da werden wir also drüber reden und dann im Zuge dessen auch über ein paar andere Zahlen, die eben in dieselbe Richtung passen, verkaufte Einheiten von der Xbox One und der PlayStation 4 und so weiter und so fort. Das wird dann Joe alles für euch zusammenfassen und wie gesagt, das wird dann wahrscheinlich so die größte News werden. Danach gehen wir dann ins Hauptthema über und diese Woche wollen wir uns ein bisschen mit Spieleeinstiegen beschäftigen. Natürlich zum einen mit dem klassischen Intro, also mit dem ersten, was man vom Spiel letztendlich so ungefähr sieht, aber dann letztendlich auch nicht nur rein storytechnisch zum Beispiel jetzt uns den Anfang angucken, sondern auch rein mechanisch, also wird in Spiele eingeführt, wie ist die Lernkurve, wie gehen Spiele letztendlich quasi damit um, dass sie einem Spieler in kurzer Zeit möglichst viel vermitteln müssen, damit er sich gleich irgendwie in der Welt zurechtfindet. Da werden wir natürlich ein paar gute und vielleicht auch ein paar schlechte Beispiele nennen und das Ganze eben ein bisschen ausformulieren, was wir finden, was da so das Wichtigste und Schönste ist. Da wird es bestimmt noch den einen oder anderen Spoiler geben, das werden wir nachher auch nochmal ankündigen, also dass es da doch durchaus sein kann, dass wir vielleicht die eine oder andere Sache verraten, aber da das ja meistens zumindest vom Anfang des Spiels ist, denke ich, werden die meisten uns das nachsehen, selbst wenn sie das Spiel noch nicht gespielt haben, weil die ersten 2-3 Stunden, würden sie dann ja schon dann direkt letztendlich den Spoiler kriegen, den wir hier verraten. Wird, denke ich, ziemlich spannend und dann würde ich aber sagen, steigen wir direkt in die News ein und starten mit Naughty Dog und den paar Mitarbeitern, die sich da in letzter Zeit verabschiedet haben. Ja, genau. Naughty Dog, muss man ja eigentlich sagen, also letztes Jahr war ja so ihr Jahr mit The Last of Us und dieses Jahr gab es bisher doch relativ viel Reibereien, was das Studio angeht. Details weiß ich natürlich nicht, aber ich glaube, den Anfang hat das gemacht Anfang des letzten Monats, im März, als dann herausgekommen ist, dass Amy Hennig, die Main Storywriterin von der Uncharted-Serie, Naughty Dog verlassen hat. Es gab dann sofort Gerüchte, dass das keine einvernehmliche Trennung war zwischen beiden, sondern dass sie gefeuert wurde. Und dann gab es dann auch Gerüchte, dass die zwei Directors von The Last of Us Neil Druckmann und Bruce Straley da ihren Anteil daran hatten. Und daraufhin hat sich dann sofort der, haben sich dann die Co-Präsidenten von Nordlock gemeldet und gesagt, die beiden haben auf jeden Fall nichts damit zu tun. Das ist auf jeden Fall eine Sache zwischen der Firmenleitung und Amy Hennig gewesen. Das klang jetzt auf jeden Fall auch nicht so, das klang zumindest nicht so, also man hat bestritten, dass die zwei von Last of Us was damit zu tun haben, aber man hat nicht bestritten, dass sie vielleicht doch gefeuert wurde. Also man weiß nicht genau, wie die Hintergründe waren. Aber wenn man sich die Tweets von ihr anguckt, kann man sich, glaube ich, ziemlich schnell das Bild machen, dass auf jeden Fall da nicht alles reibungslos verlaufen ist. Warum? Das ist alles jetzt Spekulatius und darüber will ich da jetzt eigentlich auch nicht groß was verlieren. Aber feststeht, dass sie Norddorf verlassen hat, obwohl sie eigentlich auch die Story für das kommende Uncharted 4 schreiben sollte. Und letztens kam dann auch an die Öffentlichkeit, dass sie jetzt mittlerweile ein neues Zuhause bei Electronic Arts gefunden hat. Und zwar wird sie Creative Director für das neue Star Wars Spiel sein, das von Visceral Games entwickelt wird, das ja auch unter EA steht. Und sie damit sozusagen auch jetzt mittlerweile wieder eine neue Rolle gefunden hat. Sie hat auch schon mal, wenn ich mich ganz richtig erinnere, vor 20 Jahren auch schon mal bei EA angefangen und sie beschreibt das so als ja als Rückkehr in so ihr altes Zuhause und sie freut sich auf jeden Fall, dass sie mit Star Wars auf jeden Fall an einer riesigen IP arbeiten kann. Und dann kurz darauf kam dann raus, dass dann der Justin Richmond, der nämlich der Director von Uncharted 4 sein sollte oder der schon als Director von Uncharted 4 angekündigt wurde, auch Naughty Dog verlassen hat. Aus nicht genannten Gründen und zu Riot Games gewechselt ist, die viele als Entwickler von League of Legends kennen. Zu den Hintergründen weiß man gar nichts. Man hat nur bestätigt, ja, er hat Naughty Dog verlassen, aber laut Sony habe das keine Auswirkungen auf die Planung, was Uncharted 4 angeht. Mhm. Und jetzt diese Woche kam es noch raus, dass der Art Director von The Last of Us, nämlich Nate Wells, auch ebenfalls Naughty Dog verlassen hat. Und er wird zu Giant Sparrow gehen, ist ein Indie-Developer, der exklusiv Unfinished Swan für die PS3 entwickelt hat und so wie es aussieht auch momentan an einem unangekündigten exklusiven Sony-Spiel arbeitet. Und ja, also das sind so schon drei Größe, wobei ich sage mal, die ersten zwei sind, glaube ich, schon vor allem für Uncharted 4 am bedeutendsten, weil man nicht weiß, ob Nate Wells überhaupt in die Arbeit von Uncharted 4 überhaupt mit integriert war. Aber wenn gleichzeitig sozusagen der Game Director und der die Creative Director und Storywriterin von Uncharted 4 das Studio verlassen, während das Spiel noch in Entwicklung ist, glaube ich, kann man sich berechtigte Sorgen machen, dass es da Probleme mit der Spielentwicklung geben könnte. Es ist natürlich immer schwierig jetzt zu sagen, warum das so gewesen sein könnte. Also man vermutet halt, dass Richmond gegangen ist, weil Hennig gehen musste und er sozusagen das Gefühl hat, okay, jetzt kann er nicht mehr, also wenn jetzt meine Storywriterin weg ist, kann ich jetzt auch nicht mehr so gut dieses Spiel leiten und gehe jetzt einfach. Aber wie gesagt, also das sind alles sehr viel Spekulationen. Ich glaube, was man dann eher wirklich jetzt sagen kann, ist jetzt, was passiert mit Uncharted 4? Ich glaube, also ich habe noch genug Vertrauen in Nordlock, dass ich sage, sie haben immer noch genug andere Menschen oder andere sehr talentierte Menschen, die ein verdammt gutes Spiel herausgeben können. Aber klar ist natürlich, wenn ein Spiel sozusagen seine zwei Hauptpfeiler verliert, das kann extrem große Auswirkungen haben. Vielleicht ein Beispiel aus was mir sehr ein bisschen damals dann sehr am Herzen lag, war nämlich Final Fantasy 12, als Matsuno, der bekannt ist als der Game Director von Vagrant Story, Final Fantasy Tactics und Tactics Ogre, der extrem coole und sag ich mal gut geschriebene und tiefgehende Geschichten in JRPGs machen, was ziemlich Seltenheitswert ist. Als er das Final Fantasy 12 Team verlassen hat und sozusagen das Spiel dann von anderen fertig entwickelt werden muss. Man merkt an dem ganzen Spiel, der Story-Ansatz ist extrem cool, so viel Potenzial drin, der dann am Ende nicht ausgenutzt wurde. Und natürlich lag dann diese Vermutung nahe, dass es daran gelegen hat, dass dann der Hauptszenario und Storywriter dann eben mitten im Entwicklungsprozess gegangen ist. Ja. Klar, Uncharted 4, weiß jetzt nicht, wie. Ich meine, Uncharted ist jetzt auch nicht die Reihe mit ungefähr dem größten Plot aller Zeiten. Aber trotzdem muss man jetzt mal schauen. Also es gibt auf jeden Fall bessere Aussichten für die Entwicklung eines Spiels. Ja, absolut. Ich finde tatsächlich, dass einem das auch so ein bisschen Sorgen macht, weil es echt ein bisschen komisch ist, dass immer mehr Leute da verschwinden. Also das meinte ich ja auch. Und das ist auch bei mehr als einer Person davon irgendwie darüber geredet wurde, dass es vielleicht nicht so ganz im Einvernehmen war. Also es war nicht irgendwie so, dass man das Gefühl hatte, die Leute sind jetzt gegangen, weil sie einfach Bock hatten, was anderes zu machen, sondern sie waren schon in ein Projekt investiert. Und ich meine, wenn man so ein Projekt verlässt, das deutet eigentlich immer auf irgendeine Art von Spannung hin. Ich glaube, selten mal gibt es irgendjemanden, der an einem Projekt mitarbeitet und mittendrin sagt, ach, jetzt habe ich gerade was anderes zu machen, jetzt gehe ich einfach mal, aber wir sind alle noch gute Freunde und glücklich. Das ist tatsächlich ein bisschen sehr merkwürdig und gerade weil es am Anfang bei Amy Hennig eben auch schon so Diskussionen darüber oder beziehungsweise Gerüchte darüber gab, ob sie eben gefeuert wurde, ob es da eben Probleme intern im Team gab. Jetzt, wo immer mehr Leute gehen, ja, könnte es durchaus sein, dass es tatsächlich wieder der Fall ist. Und das macht einem schon irgendwie Sorgen. Ich meine, das ist ja natürlich eine Sache, die uns letztendlich nichts angeht und auch egal sein kann. Aber wenn man eben Fan der Uncharted-Reihe ist, dann denke ich, muss man sich da doch trotzdem ein bisschen Gedanken drüber machen. Und natürlich verliert Naughty Dog einfach talentierte Leute. Und davon ja nicht zu knapp und das auch in relativ kurzer Zeit. Bisschen merkwürdig das Ganze auf jeden Fall. Wie schon gesagt, ich meine, man kann da letztendlich nicht groß was drüber sagen. Wir können nur spekulieren, aber ja, ist auf jeden Fall schade. Also ich bin auch gespannt, was da jetzt letztendlich draus wird. Man kann ja auch gar nicht sagen, wie weit sie letztendlich in der Entwicklung von Uncharted 4 jetzt sind und waren. Also ob das wirklich nur einen großen Unterschied macht. Ich habe ja das Gefühl, dass sie noch nicht so weit sind. Ich werde, denke, auf der E3, wenn wir so die ersten Schnipsel sehen. Und einfach mal gucken. Also ich klar, sind jetzt, wie gesagt, wichtige Säulen und so weiter. Aber ich glaube, ich bin jetzt einfach nochmal ein bisschen vorsichtig, optimistisch. Ich sage, okay, Nordlock hat genug Talent, sage ich mal, in ihre Reihen, um das auffangen zu können, Jünger Winzig. Und sie haben ja auch erst letztes Jahr zum Beispiel, weißt du, das haben wir, glaube ich, auch nicht erwähnt, weil es ja auch eigentlich nicht so wichtig ist, aber die Corinne Yu, die für das Lighting in Halo 4 verantwortlich war, was von vielen eigentlich ja, was widespread well received wurde, also ziemlich gute Kritiken gekriegt hat, vor allem wegen seiner Lighting Engine, hat jetzt Microsoft verlassen und ist jetzt zu Naughty Dog gegangen. Mhm. Und also dementsprechend, Naughty Dog, glaube ich, zieht auch immer neue Talente an und absolut, natürlich. Einfach mal vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Klar, ich meine, es ist immer noch eine große Firma und wie du schon gesagt hast, es gibt ja noch genug andere talentierte Leute da, aber ja, wie gesagt, das ist einfach ein bisschen merkwürdig, also irgendwie, wenn es tatsächlich Probleme im Team gibt, dann führt das ja auch zwangsläufig, selbst wenn die Leute nicht gehen, irgendwie zu gewissen Sorgen, dass wie das Ganze eben dann letztendlich durchgeführt werden wird. Klar. Müssen wir jetzt mal abwarten. Ja, dann gehen wir über zur nächsten News und das ist letztendlich Dänemark in Minecraft. Wie ich ja vorhin schon grob zusammengefasst hatte, letztendlich ist es so, dass die dänische Geodata Agency, also die Danish Geodata Agency, öffentliche Daten gesammelt hat über alles Mögliche, über Berge, über Straßen, über alles andere, was es irgendwie so relevant zu sammeln gibt und das eben veröffentlicht hat, sodass man quasi detaillierte Informationen, jeder Bürger hat Zugriff auf detaillierte Informationen über sein Land und die topografische Lage. Dann haben sich zwei Leute eben aus dieser Agency gedacht, naja, da kann man vielleicht ein bisschen mehr draus machen. Die beiden jungen Männer heißen Simon Kockendorf und Thorbjørn Nielsen. Und die haben sich dann hingesetzt und ein kleines Programm geschrieben, was ihnen relativ einfach ermöglicht hat, quasi die Daten einzuspeisen in dieses Programm. Und dieses Programm rechnet es dann letztendlich so um, dass es quasi automatisch dadurch eine Minecraft-Welt füllt. Diese Welt ist tatsächlich 1:1 Dänemark, das heißt, sie ist extrem riesig, selbst für eine Minecraft-Welt. Diese ganze Map hat letztlich, glaube ich, ungefähr 1 Terabyte Größe erreicht. Man kann sie bis zum Ende Oktober, glaube ich, auf offiziellen Servern spielen, die Agency zur Verfügung stellt. Das heißt, also man kann einfach online gehen und da unterwegs sein. Es soll ohne weiteres möglich sein, da keine Häuser oder dergleichen eingefügt werden, aber eben nur topografische Daten erhoben wurden, einfach an die Stelle, quasi an die Adresse seines Hauses zu gehen und anfangen, eben da sein eigenes Haus nachzubauen und derartige Dinge. Und da das alles eben auf einem großen Server läuft, hat man tatsächlich auch die Verbindung von allen, die das spielen. Es soll auch möglich sein, später die Karte dann einfach per Hand manuell runterladen zu können, in haufenweise größeren oder kleineren Stücken. Ich meine, 1 Terabyte, das ist einfach enorm riesig, keine Ahnung. Für ein Minecraft-Spiel. Ja, richtig. Also auch allgemein, das ist eine einzelne Datei, die 1 Terabyte hat. Das ist schon extrem viel. Ja. Ich weiß nicht, wer den Speicherplatz dafür hat und wer die Muße dafür hat, um das alles letztendlich einzeln runterzuladen und dann wieder zusammenzusetzen. Es wird aber letztendlich möglich sein, auf jeden Fall, wie gesagt, Ende Oktober gehen dann die Server wieder vom Netz, sodass es quasi nur jetzt ein halbes Jahr ungefähr möglich sein wird, das zu spielen. Ist an sich, finde ich, aber eine extrem lustige Idee. Sie haben jetzt schon gesagt, dass es gerade auch viele Schulen und einzelne Lehrer gibt, die sich eben daran interessiert zeigen, die das eben nutzen wollen für ihren Unterricht und quasi damit den Schülern so ein bisschen das Land auf andere Art und Weise näher zu bringen. Es ist einfach auch letztendlich... So sieht Dänemark aus. Ja, genau. Eine Welt aus Klötzchen. Und richtig, ja. Aber es ist halt einfach nett. Also tatsächlich irgendwie so diese virtuelle Welt, die man eben auch, gerade wenn man fliegen kann, in relativ kurzer Zeit erkunden kann. Ich glaube, es ist tatsächlich eigentlich ganz interessant. Sie haben gesagt, sie wollen halt einfach mehr Leute irgendwie für topografische Daten interessieren und begeistern. Das wiederum kommt mir recht obskur vor. vor. Ich glaube, da gibt es wenige kleine Kinder, die dann sagen, wow, jetzt möchte ich gerne Karriere bei dieser Agency anstreben. Aber die Idee ist einfach relativ cool. Also ich muss auch sagen, wenn es sowas über Deutschland geben würde, auch allgemein die ganze Idee dahinter, dass man eben diese Daten einfach der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, finde ich schon ganz cool. Und dann eben auch noch sowas Kreatives draus zu machen. Ja, falls euch das interessiert, wie gesagt, wir werden das natürlich verlinken. Und in den Newsmeldungen sind dann auch immer einzelne Links zu den Websites. Ich weiß, dass man auf die topografischen Daten von Dänemark letztendlich nur zugreifen konnte, wenn man dänischer Staatsbürger war, wie das bei diesem Minecraft-Server ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Das müsste man dann nochmal ausprobieren. Ist aber an sich auf jeden Fall eine interessante Sache und wie gesagt, ist einfach letztendlich einfach ein netter Gag so. Aber wie gesagt, die Idee ist eigentlich ganz cool und zeigt mal wieder, was Minecraft eigentlich für Potenzial auch wieder bietet, ne? Gerade weil es eben auch von so einem offenen und kleinen Studio gemacht wurde. Ich nehme an, es gab keine großen Probleme. Die haben eben da angefragt und gesagt, hier, können wir das nutzen? Und dann gab es garantiert relativ schnell das Okay, was glaube ich auch nicht bei jedem Spiel der Fall gewesen wäre. Also so tatsächlich... Vor allem, weil der Entwickler ja auch ein Fellow Scandinavian ist. Das hat vielleicht auch noch dazu beigetragen, aber ich glaube, es hätte irgendwie Mojang wahrscheinlich letztendlich hätten die das jedem irgendwie ermöglicht. So, das ist ja auch das Letzte, was sie sympathisch macht. Super, super interessant auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, guckt es euch einfach mal an. Es gibt auf jeden Fall schöne Videos, die das schon so ein bisschen zeigen, letztendlich, was man eben in der Welt da sehen und machen kann. Dynamit wurde im Übrigen auf dem Server deaktiviert, damit man eben nicht den ganzen Server letztendlich kaputt sprengen kann, was ja auch relativ schlau ist. Das halte ich auch für sinnvoll. Ja, allerdings. Ja. Aber wie ist auch einem NeoGAF ganz schön zusammengefasst hat, that's tax money well spent. Allerdings. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Weil diese Agency ist nämlich die offizielle, die staatliche, ja. ist eine staatliche dänische Einrichtung. Dementsprechend hat sogar der dänische Staat also sozusagen sogar seine Finger im Spiel. Das finde ich dann wieder auch extrem amüsant. Ja, allerdings. Wobei das tatsächlich also eher so ein Freizeitprojekt von diesen beiden Mitarbeitern war. Klar. Also die wurden nicht dafür bezahlt, um das zu machen. Das war nicht ein offizieller Auftrag. Die haben das einfach so nebenher gemacht. Ich glaube, sie haben einfach das offizielle Okay dafür bekommen, dass sie das machen. Und dann, ja, das war es auch schon. Super schön, dass es da so Enthusiasten gibt. Ich habe am Anfang tatsächlich gedacht, sie hätten das von Hand nachgebaut, aber das haben sie eigentlich nicht, das wäre tatsächlich sehr, sehr verrückt gewesen. Also ich glaube, das wäre wirklich verrückt gewesen. Ja. Ich glaube, wie viele sind es? Ich glaube, es sind 4 Trillionen Blöcke. Ich meine, Dänemark kommt eigentlich jetzt erstmal klein vor, aber ich meine, Dänemark 1:1 in Minecraft nachzubauen, hui. Ja, es ist tatsächlich, ja, also Dänemark ist natürlich kleiner als manch anderes Land, es ist natürlich nicht die USA, aber es ist trotzdem immer noch riesig. Ich meine, wie gesagt, 1 Terabyte sagt ja schon alles bei so einer Map. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zur letzten und größten News, dem Report der NPD Group und allen anderen Zahlen, die sich da so noch haben finden lassen. Du kannst ja mal zusammenfassen, was es so alles an interessanten Fakten gibt. Genau, die NPD Group, die veröffentlicht ja jeden Monat ungefähr neue Zahlen aus den USA und die vom März wurden natürlich besonders heiß erwartet, weil ich glaube, alle haben gemerkt, dass im März extrem viele große Spiele gelauncht sind, unter anderem natürlich zwei ganz große Exklusivspiele, sowohl für Sony als auch für Microsoft. Auf der Microsoft-Seite ist das natürlich Titanfall und auf der Sony-Seite Infamous Second Son und man kann auch so viel Fan von Infamous sein. Ich glaube, allen war klar, Titanfall ist eigentlich das Spiel, was Microsoft seinen Ring wirft, was die Xbox One nach vorne schieben soll und dementsprechend hat man natürlich diese Zahlen sehr heiß erwartet und letztendlich ist es dann auch so gekommen, dass wirklich Titanfall sich im März in den USA meist verkauft hat, wenig überraschend vor Infamous Second Son. Was aber alle inklusive mir überrascht hat, ist, dass sich die Xbox One trotzdem nicht im März auf Platz 1 der Konsolencharts setzen konnte. Die PS4 war trotz Titanfall immer noch die meistverkaufteste Konsole in den USA im März. Wie viele Einheiten jetzt genau im März abgesetzt wurden, da hat die NPD Group jetzt keine genauen Zahlen veröffentlicht, aber was wir wissen ist, dass die Xbox One sich 311.000 Mal verkauft hat im März, dementsprechend die PS4 noch ein bisschen mehr öfter. Mhm. Und damit belegte die Xbox One auch mit großem Abstand Platz 2, gefolgt vom 3DS mit 159.000, Xbox 360 mit 111.000. Zur PS3 gab es keine Daten, aber vielleicht noch für die Nintendo-Fans interessant, die Wii U bei 70.000. Und die PlayStation Vita leider nur bei 10.000, also extrem wenig. Ja. Gleichzeitig hat Sony dann auch vermeldet, dass sie jetzt weltweit inzwischen 7 Millionen PS4s verkauft haben. Und das ist der Stand bis zum 6. April. Das bedeutet, dass Sony sein angestrebtes Ziel bis Ende März 5 Millionen PS4s zu verkaufen bei weitem übertroffen hat. Und bei Microsoft sieht es so aus, dass sie jetzt auch kürzlich dann neue Zahlen rausgebracht haben, und zwar hat man zum selben Zeitpunkt 5 Millionen Xbox Ones ausgeliefert. Der Unterschied ist also, ausgelieferte Konsolen ist nicht gleich auch verkauft, also sie haben 5 Millionen an den Handel ausgeliefert. Wie viel davon jetzt wirklich beim Endkunden gelandet sind, das weiß man nicht, aber man vermutet ungefähr wahrscheinlich zwischen 3,8 und 4,5 Millionen, irgendwie sowas. Ja. Dementsprechend ungefähr die Hälfte. Also man vermutet, dass Sony mittlerweile weltweit ungefähr 2-1 führen könnte. Bisschen weniger als 2-1, aber auf einem guten Weg dahin ist. Und was da vielleicht interessant ist, ist, dass also im heimischen Markt in Japan, das ist da momentan sogar am schlechtesten läuft, also die PS4 verkauft sich da in den letzten Wochen konstant nur bei ungefähr 15.000, was relativ wenig ist, wobei man natürlich sagen muss, dass sich die in Japan momentan Konsolen sowieso sehr schlecht verkaufen. Letzte Woche war der Nintendo 3DS ganz knapp mit 19.000 vorne, vor der Vita. Die Vita war sogar die Woche vorher sogar auf Platz 1 der japanischen Charts, was völlig unvorstellbar gewesen ist vor einem Jahr. Was daran liegt, dass es in Japan zum 1. April zu einer Erhöhung der Mehrwertsteuer gekommen ist von 5% auf 8%. Und dementsprechend jetzt natürlich so teure Sachen wie Hardware natürlich erstmal darunter leiden werden. Man muss noch mal schauen, wie das wird. Aber ja, also für mich super überraschend und zeigt jetzt eigentlich nur, dass, also wenn Microsoft wirklich sozusagen nochmal aufholen möchte, müssen sie auf jeden Fall auf der E3 was zeigen. Sie können, glaube ich, mit den Zahlen, also wenn sie unabhängig von Sony, also wenn sie Sony einfach mal außer Acht lassen, können sie, glaube ich, zufrieden sein mit den Zahlen, die Xbox One einbringen. Also sie ist auf jeden Fall eine erfolgreiche Konsole. Ich glaube, sie verkauft sich immer noch besser als die Xbox 360 damals. Von daher muss man sich da keine Sorgen machen. Aber wenn man natürlich einen größeren Marktanteil haben möchte, dann muss man auf jeden Fall was tun, weil so wie es aussieht, wenn sie in den USA verlieren, in Europa ist der Abstand noch viel größer und selbst wenn sie in Japan launchen, wird es wahrscheinlich auch nicht viel besser laufen. Dementsprechend muss man einfach mal schauen, was Microsoft da jetzt als Antwort auf der E3 geben wird. Absolut, also man muss es immer wieder betonen, also die PlayStation gewinnt gerade ganz, ganz, ganz eindeutig diesen Console War quasi, aber das ist auch so ein bisschen die Sache, da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber geredet, als wir das letzte Mal über Verkaufszahlen geredet haben. Die Xbox One verkauft sich unabhängig, wenn man es jetzt einfach unabhängig betrachtet, immer noch extrem gut. Also so ist es nicht. Also wenn man sich jetzt irgendwie gerade andere Verkaufszahlen von Launch Windows anguckt, von den zurückliegenden Konsolengenerationen, da verkauft sich die Xbox One immer noch super. Die PlayStation verkauft sich einfach nur extrem super. Das ist quasi so ein bisschen der Unterschied tatsächlich. Ich denke, die restlichen Zahlen so sind alle relativ wenig überraschend. Ich meine, sowas wie zum Beispiel Titanfall, ich denke, da hat jeder mitgerechnet, dass das sich extrem gut verkaufen würde. Gerade am Anfang und ganz ehrlich, noch kann man Titanfall ja auch nicht so sehr irgendwie abtun und haten, wie man das mit Call of Duty gerne tut. Von daher ist das ja auch völlig völlig legitim und in Ordnung. Tatsächlich, was mich ein bisschen überrascht hat irgendwie, auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen oder für die meisten relativ logisch erscheint, dass sich doch tatsächlich die PS Vita so übertrieben schlecht verkauft. Also 10.000 Exemplare ist ja wirklich fast nichts. Muss irgendwie was passieren. Ich glaube, sonst ist die tatsächlich irgendwie so ähnlich gestorben wie die PSP. Was natürlich so ein bisschen, du hast natürlich recht auf jeden Fall, dass es eine kleine Erklärung für den japanischen Markt auch gibt, dass da eben gerade die Mehrwertsteuer angestiegen ist und sie war ja anscheinend auf Platz 1. Trotzdem sind die Hardware-Verkäufe da auch nicht besonders super. Also insgesamt stehen einfach die Vita ein bisschen schlechter. Man sagt ungefähr bei der Vita, in Japan ist sie jetzt momentan einigermaßen gesund, im Westen ist sie so gut wie tot. Ja. Und selbst in Japan, also ich meine letztendlich der Handheld-Markt schrumpft auch. Viele Analysten sagen auch, der 3DS, der immer noch super erfolgreich ist, wird wahrscheinlich gar nicht an die globalen PSP-Zahlen von 20 Millionen rankommen. Ja. Was für viele wahrscheinlich auch schon überraschend ist. Aber ja, die Vita ist, das Problem ist einfach, ich meine, Handhelds im Westen sind ja eh nicht ganz so beliebt wie in Japan. Und die Vita ist noch dazu, ihr fehlen diese großen, sage ich jetzt mal, regionalübergreifenden großen Blockbuster-Titel, die es nur im Handheld gibt, wie zum Beispiel Pokémon. Ja. Die hat die Vita nicht. Die Vita ist eine Konsole, oder ein Handheld, meiner Meinung nach, für Enthusiasten, für Indie-Liebhaber, für Liebhaber von japanischen Spielen, vielleicht sogar eher japanischen Nischenspielen. Dafür ist sie wirklich sehr gut. Und die Zahlen sind ziemlich schlecht, aber die letzten Wochen haben auch gezeigt, es wurden super viele japanische Nischenspiele für den Westen angekündigt, also Lokalisierung. Spiele, von denen ich nie erwartet hätte, dass sie rüberkommen, ganz einfach deswegen, die Vita verkauft sich hier halt, keine Ahnung, überhaupt nicht. Und das sind auch noch Spiele für Nische. Wie kann das sein, dass solche Spiele in die ganze Zeit lokalisiert werden? Und da gab es dann dieses Interview mit den Entwicklern von Guacamelee, die halt gesagt haben, es lohnt sich ja trotzdem, weil Vita-Spieler sind halt alles Enthusiasten. Sie kaufen viel mehr Spiele, als es 3DS-Besitzer tun. Ja. Sprich, die wenigen Vita-Käufer, die es gibt, die kaufen so viele Spiele, dass es sich trotzdem lohnt, solche Spiele zu lokalisieren. Was einerseits logisch ist, aber andererseits trotzdem auch immer so, Also auch immer noch so ein bisschen überrascht, die sind immer so, what, das kann doch gar nicht, irgendwie gar nicht sein, aber ja, ist anscheinend so, also Attachment Rate ist riesig und deswegen scheint die Vita zumindest auch noch in der näheren Zukunft zumindest noch ein bisschen, also eine gewisse Zukunft zu haben, wenn auch im Nischenmarkt. Ja. Aber ich glaube, ist groß im Westen, selbst mit solchen Sachen wie Borderlands 2 oder God of War 1 und 2, das wird nicht mehr kommen. Also das sind einfach erstens keine Spiele, die Leute auf dem Handheld spielen wollen. Vielleicht gibt's schon Leute, die es auf dem Handheld spielen wollen, aber das sind keine Spiele, mit denen du Leute dazu bringst, eine Vita zu kaufen. Nein, also ich meine, gerade die Leute, die eben schon eine Konsole zu Hause haben, warum sollten, also das habe ich ja von Anfang an gesagt, ja. Das war schon immer der falsche Ansatz und das haben wir auch schon öfter mal erwähnt, große Spiele einfach zu porten für die Vita. Also Borderlands 2 vor allem ist halt schon ein paar Jahre alt. Also alle Leute, die spielen wollten, die haben es schon gespielt auf einer anderen Plattform. Und das ist gerade eins dieser Spiele, dass du super gut für 4 Stunden auf dem großen Fernseher spielen kannst. Wer will sich denn da vor die Vita hocken? Und jetzt müssen wir auch nochmal abwarten, wie der Port überhaupt läuft. Also insgesamt einfach eine super komische Idee. Ich glaube nicht, dass das besonders erfolgreich sein würde. Wie du schon gesagt hast, eine Enthusiastenkonsole und gerade die vielen billigen Indie-Spiele tragen, glaube ich, auch ganz gut dazu bei, dass viele Spiele eben gekauft werden, wie das ja auch der Guacamelee-Entwickler gesagt hat. Es ist einfach so, ist, dass die Leute, die eine Vita haben, die kaufen dann aber einfach auch sehr viele Spiele und sind halt sehr zuverlässige Kunden. Das heißt, selbst bei geringen Userzahlen insgesamt hast du halt im Verhältnis dann dafür relativ hohe also nicht unbedingt Kaufkraft, aber eine große Käuferschaft, sodass du dann immer noch genug Exemplare verkaufst, wohingegen du eben beim 3DS immer Gefahr läufst. Da gibt es zwar viele Konsolen auf dem Markt, aber viele von denen spielen halt Pokémon und Animal Crossing und den Rest halt eben nicht. Ja, ich glaube, am deutlichsten macht das zum Beispiel, dass Sega jetzt, glaube ich, eine Woche nach Launch von Hatsune Miku Project Diva F für die Vita schon angekündigt hat, dass der zweite auch in den Westen kommt, weil sie gesagt haben, naja, schon Vorverkaufszahlen und jetzt die ersten Zahlen nach der einen Woche sind schon so gut, dass wir den zweiten Teil von Hatsune Miku, also ich meine, als jemand, der sich mit Japan auskennt, ich kenne natürlich Hatsune Miku und ich weiß, es ist halt riesig in Japan und auch vielleicht in Asien, aber ich hätte nie gedacht, dass sie halt nach einer Woche sagen, naja, es verkauft sich so gut im Westen, dass wir gleich den zweiten Teil rüberbringen. Ist halt so, what? Ja, vor allem, ich meine, das Hatsune Miku, Mann. Vor allem, das Verrückte ist ja auch nicht nur, es verkauft sich so gut im Westen, sondern die Vorbestellungen sind schon gut genug. Ich meine, das hat sie ja noch nicht mal verkauft, letztendlich. Das ist ja einfach, das sind nur die Vorbesteller. Das gibt's doch gar nicht im Laden irgendwie zu kaufen, was ja auch nochmal. Ja, vor allem, das gibt's ja gar nicht im Laden, das ist ja rein digital. Also, die Vita-Version ist ja rein digital und auch die PS3-Version gab's nur in den USA limitiert physisch und ist sonst nur digital. Also irgendwie, keine Ahnung. Es funktioniert zumindest, Es funktioniert auf jeden Fall. Und ich freue mich natürlich, weil ich meine, ich bin kein Hatsune Miku-Fan, ich habe das jetzt auch nicht gekauft, aber ich freue mich halt, wenn ich sehe, dass richtig japanische Nischenspiele halt lokalisiert wären, während auf dem 3DS halt selbst sowas wie Dragon Quest 7 ist halt eines der großen japanischen Titel halt nicht rüberkommt. Das ist halt, ja, komisch und traurig zugleich. Bestimmt schon, ja. Wahrscheinlich haben die mit der Vita auch weniger Auswahl. Also, wie gesagt schon, es gibt wenige Spiele, die müssen einfach alle kommen. Und wie man ja sieht, gerade die Nische, die Vita eben bedient, die ist ja anscheinend auch bei den Vita-Käufern sehr beliebt. Also von daher passt das ja eigentlich alles letztendlich ganz gut zusammen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über ins Hauptthema. Das hat diese Woche mal überhaupt gar nichts mit News zu tun. Das haben wir öfter mal. Ist aber, denke ich, trotzdem super, super interessant. Und zwar, nachdem wir uns jetzt in den letzten Wochen schon mit vielen Dingen eben spezifisch auf Videospiele bezogen beschäftigt haben, zum Beispiel eben dem Realismus in Videospielen in der letzten Folge, wollen wir uns heute mal mit dem beschäftigen, was, glaube ich, so ein bisschen dem entspricht, was man so ja den ersten Eindruck, irgendwie ist so der wichtigste Eindruck nennen würde. Das ist eben das der Einstieg in Spiele, das Intro, die Intro-Sequenz, wie man auch immer es nennen möchte. Wir werden es grob auf jeden Fall aufteilen, einmal in den Story-Einstieg und wirklich tatsächlich einfach nur den rein visuellen und rein emotionalen Einstieg in das Spiel an sich und dann eben den mechanischen Einstieg, also quasi das, was letztendlich dann das Gameplay ausmacht, also die ersten paar Stunden im Spiel, wo einem entweder im Tutorial oder eben einfach im normalen offenen Spiel beigebracht wird, was man letztendlich alles wissen muss, um das Spiel dann meistern zu können. Dann werden wir garantiert auch noch letztendlich ein bisschen aufteilen müssen zwischen West und Ost. In der Vordiskussion hat sich das schon ziemlich rauskristallisiert, dass es da auch wieder recht grundlegende Unterschiede gibt, wie die einzelnen, ja, quasi Videospielbereiche damit umgehen, also nicht nur genreabhängig, sondern speziell eben auch den einzelnen Spielekulturen entsprechend abhängig. Wir haben schon festgestellt, dass gerade in Japan, also im östlichen Markt eher, die Spieleinstiege meistens ein bisschen anders verlaufen, manchmal vielleicht ein bisschen langsamer sind und einfach eine etwas andere Struktur haben als im Westen. Und natürlich werden wir dann einfach viel auch über Spiele sprechen. Ich glaube, das ist immer so ein Thema, das eben auch ermöglicht, dass man viel beispielhaft über Spiele spricht. Das ist etwas, was mir persönlich immer super gut gefällt. Ich finde, das ist immer sehr schön, einfach nochmal so nostalgisch vielleicht auch oft genug zurückzublicken und sich anzugucken, was waren denn jetzt die Spiele, die mich gerade in der Hinsicht besonders beeindruckt haben. letzte Woche hatten wir das schon, oder letzte Folge hatten wir das schon mit der Realismusdebatte ähnlich. Das werden wir diese Folge wieder so machen. Joe und ich haben uns da beide schon einige Spiele rausgesucht, die wir da gerne erwähnen würden, dann eben beispielhaft. Und ich würde sagen, wir steigen vielleicht einfach direkt wirklich mal eben mit dem ästhetischen Faktor ein und eben mit dem Intro an sich. Da muss man natürlich auch unterscheiden. Es gibt letztendlich sowas wie eine Intro-Videosequenz. Das ist wahrscheinlich so der klassischste Einstieg, also so eine Videosequenz, die einen erstmal ein bisschen in die Story und sowas einführt. Es gibt aber auch schon In-Game-Sequenzen letztendlich relativ oft. Ich denke, relativ bekannt ist da zum Beispiel sowas wie Ocarina of Time oder auch Half-Life zum Beispiel, wo eben kein Intro-Video gezeigt wird, sondern eine Intro-Sequenz. Im Falle von Ocarina of Time sieht man das einfach dann in In-Game-Grafik und hat aber keinen Einfluss darauf. Wohingegen es zum Beispiel in Half-Life ja sogar so ist, dass man sich hier ausruhen kann, wo man hingucken kann. Man läuft da ja durch den Zug, mit dem man letztendlich zur Arbeit fährt, und währenddessen erzählt einem eben die Stimme so ein bisschen was zu Black Mesa. So ein bisschen werbefilmmäßig klingt das Ganze und ist aber ein sehr schöner atmosphärischer Einstieg auch, und du kriegst wesentlich mehr mit letztendlich, in was für eine Firma du anscheinend arbeitest. Und natürlich hast du dann in diesen Sequenzen ja auch schon oft genug Cameos, es gibt schon Hints auf Dinge, die später erst in der Story relevant werden. Steigen wir damit vielleicht gleich mal ein, und wo ich jetzt gerade schon Half-Life erwähnt habe, ist glaube ich auch so mein allererstes Beispiel für eine sehr gelungene Intro-Sequenz. Die wenigsten, glaube ich, haben Half-Life nicht gespielt von unseren Hörern. Das heißt also, ich denke, das ist tatsächlich auch so ein... Ich wollte gerade sagen, einer von den anderen, der redet gerade mit dir. Richtig, stimmt. Einer der wenigen, die das betrifft, ist quasi dann Joe. Quasi, dann kann ich es ja für dich einfach nochmal schön beschreiben. Wie gesagt, ich denke, die meisten werden die kennen. Wenn nicht, dann kann man sich zumindest mal auf YouTube angucken. So wahnsinnig lang ist sie nicht. Ich finde die tatsächlich sehr, sehr extrem gelungen. Also man öffnet quasi letztendlich seine Augen, nachdem der schwarze Bildschirm mit dem Titel und einem weiteren gekommen ist, öffnet man seine Augen und sitzt in einem oder steht in einem fahrenden Zug. Das ist eben so ein ganz einzelnes kleines Zugabteil, das auf so einer Schiene durch so was aussieht wie ein umgebautes Bergwerk eiert. Man ist also quasi in unterirdischen Anlagen quasi dieser großen Firma, für die man offensichtlich arbeitet, nämlich Black Mesa. Es ist also der Bediensteten, nicht der Bedienstetenzug, aber der Angestelltenzug quasi, der einen morgens zur Arbeitsstelle bringt. Und man fährt dann eine relativ lange Zeit lang einfach nur durch diesen unterirdischen Bereich, also durch verschiedene Labore, durch größere Werkshallen und dergleichen, und kriegt das schon sehr, sehr gut mit, was eben quasi in dieser Spielwelt gerade so vor sich geht. Man sieht schon super viele Charaktere, die später noch relevant werden. Ich denke, jeder von uns wird zumindest den G-Man kennen aus Half-Life, also den Mann relativ blass mit einer sehr militärisch wirkenden Frisur, dem Aktenkoffer und seinem dunkelblauen Anzug, der ja für alle Half-Life-Teile danach noch relevant sein wird. Den sieht man schon, wie er eben von einem der Doktoren, die da arbeiten, oder einem der Angestellten, offensichtlich dem Wissenschaftler, durch die Anlagen geführt wird. Man sieht eben schon Barney, den man dann später noch treffen wird, beziehungsweise andere Wachmänner. Man sieht, wie größere Roboter versuchen, irgendwie ausgelaufenes nukleares Material, oder zumindest sieht es so aus, nuklearer Abfall quasi, wie sie versuchen, den wieder zusammenzukehren und zu entsorgen und so ein Kram. Also es ist alles schon so eine sehr schöne, sagen wir mal, sehr technisierte Stimmung, aber vor allem auch das leicht bedrohliche. Also man merkt schon, man ist zwar auf dem Weg zur Arbeit, aber viele Dinge irgendwie da wirken auch schon so leicht bedrohlich. Wie gesagt, irgendwie so ausgelaufener Müll, eben dieser nukleare Müll, der da ausgelaufen ist. Man sieht auch schon, wie ein Hubschrauber mit Soldaten landet und sowas. Also das heißt, man hat schon leicht so ein bisschen ein Gefühl von einer, ja, sagen wir mal, recht leicht bedrohlichen Atmosphäre. Letztendlich steigt man dann eben aus diesem Wagen aus und landet dann quasi an seinem Arbeitsplatz, und dann hat man plötzlich auch schon gleich richtig schönes Gefühl, man ist in dieser Welt drin. Es kommt eben der besagte Barney zu einem, ein Wachmann, der kurz mit einem redet und sagt, ach, hallo Gordon, schön, dass du da bist und so ein Kram, was steht heute an? Dann läuft man weiter und kriegt mitgeteilt, dass man ein paar Anrufe hatte und dass ein paar Unterlagen quasi auf einen warten, dass man sich aber beeilen soll, weil eben der Rest des Teams schon auf einen wartet. Dann läuft man eben weiter, kriegt auch schon seinen Hazard Environmental Suit, dieser Hef-Suit, den wahrscheinlich die meisten Leute irgendwie auch kennen. Das ist ja quasi der Suit, der ihm dann ermöglicht, eben Energie, also Schilde und eben die Lebensenergie anzuzeigen. Den muss man dann schon anziehen, weil man eben dann ein experimenteller Physiker ist. Dann geht man weiter und trifft auf seine Kollegen, die sagen, ah Gordon, da bist du ja endlich, wunderbar, dann können wir mit dem Experiment starten. Dann geht man unten in so einen großen Raum, in dem in der Mitte ein riesiger Energiestrahl quasi ist, und dann muss man eben auch selbst von Hand einen Kristall in diesen Energiestrahl schieben, und dann plötzlich geht alles schief. Man wird in der Gegend rumgebeamt, überall Explosionen, Explosionen und so ein Kram und damit startet letztendlich das Spiel. Und das ist tatsächlich eine so perfekte Einstiegssequenz, weil sie zum einen am Anfang erstmal dich relativ statisch in diesem kleinen Raum rumlaufen lässt, die aber trotzdem gleichzeitig erlaubt, dich umzusehen, sodass du auch jedes Mal, wenn du irgendwie zwei oder dreimal da lang fährst, immer nochmal wieder was Neues siehst, weil du eben nicht auf alles gleichzeitig achten kannst, aufgrund des Blickfeldes. Das wird gleich sehr schön Atmosphäre erzeugt, es wird dir schon gezeigt, andere, es werden dir auch schon Orte gezeigt, zu denen du später gegebenenfalls noch kommst. Es werden dir schon Gegner gezeigt, es werden dir schon wichtige Hauptcharaktere gezeigt und dann hast du auch gleich in der Intro-Sequenz quasi immer noch dich befindend schon gleich die Möglichkeit, auch was zu tun. Also du läufst dann nachher ja frei letztendlich durch die Anlage, du musst dir deinen Suit holen, du redest mit den Leuten, du schiebst diesen Kristall da rein. Also letztendlich hast du auch das Gefühl, du hast Einfluss auf die ganze Welt zu diesem Zeitpunkt schon. Und das habe ich tatsächlich in dieser Form ganz selten erlebt. Es gibt natürlich andere gute Beispiele, wo man eben einfach eine schöne Intro-Sequenz hat, die vielleicht dann eher einfach nur in die Story einführt und eben noch nicht viel, wirklich viel Mitspracherecht quasi erlaubt. Aber ich finde, das ist gleich schon irgendwie so ein schöner Einstieg, gerade in so ein interaktives Genre wie das Videospiel, dass man eben auch schon im Intro letztendlich schon die Möglichkeit hat, irgendwie Dinge zu beeinflussen. Also wenn du den Kristall nicht in diesen Strahl schiebst, dann passiert letztendlich nichts. Deine Kollegen werden langsam irgendwie dann ein bisschen missmutig und sagen, jetzt mach doch endlich Gordon, wir haben auch nicht den ganzen Tag Zeit und sowas. Und irgendwann wirst du es letztendlich tun, aber wenn du es nicht tust, passiert auch nichts. Also das Spiel verlangt von dir quasi schon auch die Story voranzubringen. Das Spiel gibt dir auf jeden Fall Agency. Genau, richtig. Also es verlangt schon von dir, dass du irgendwie quasi es voranbringst so ein bisschen. Und das ist tatsächlich ein extrem cooler Einstieg, finde ich. Ich finde, das ist eben das Heranführen gleich schon quasi an die Interaktivität des Spiels. Gutes anderes Beispiel dafür wäre dann tatsächlich vielleicht irgendwie eine rein cineastische Intro-Sequenz. Und wie hast du da vielleicht ein gutes Beispiel gerade zur Hand oder so? Also irgendwas, was jetzt dich irgendwie einfach nur in die Spielwelt einführt, eben mit einer reinen Sequenz oder vielleicht auch natürlich irgendwie in einem In-Game Cutscene. Naja, vielleicht wenn du das jetzt so sagst, so wirklich storymäßig einführen oder in ein Spiel einführen mit einer Sequenz, ist natürlich immer so ein bisschen klar schwierig. Vielleicht eins, das vielleicht mal einfach mal zwei nennen, so vielleicht einfach als eine Sequenz, die an sich vielleicht erstmal jetzt gar nicht so viel über das, was ja nicht so viel über das Spiel sagt, schon sehr viel, sag ich jetzt mal, Bilder zeigt aus späteren Dingen, das spielt sich einfach so sozusagen wie so ein Flickenteppich zusammengesetzt werden. Du hast noch keine Ahnung, was diese Charaktere jetzt sind und wie das jetzt zusammenhängen wird. Das sind zum Beispiel Chrono Cross, was eigentlich so ein typisches JRPG-Opening hat. Es hat einen Theme-Song mehr oder weniger, also kein Vocal, aber einen instrumentalen Theme-Song. Und dann clustern sie sozusagen ganz wichtige Ereignisse aus dem ganzen Spiel schon sozusagen in eine 2-3-Minuten-Sequenz zusammen. Das ist in dem Sinne nichts Besonderes, aber für mich natürlich wieder, da muss ich jetzt mal wieder den Videospielmusik-Nerd raushängen lassen. Chrono Cross hat das beste musikalische Intro aller Zeiten. Ich bin immer der Meinung, es gibt kein Spiel der Welt, was ein besseres musikalisches Intro hat als dieses Spiel. Okay. Und das erste Mal, wenn du diese Sequenz siehst, denkst du, what the fuck, diese Musik ist so gut. Also für mich war das so, diese Musik ist so gut, ich muss dieses Spiel spielen. Es war egal, wer jetzt die Charaktere da drin sind. Es ist einfach, also das reine musikalische Intro hat mich schon so reingezogen, dass ich sage, okay, diese Spielwelt, die muss ich auf jeden Fall erleben. Verrückt. Egal, wie die Story jetzt wird und so weiter. Ist natürlich wieder sehr speziell, aber vielleicht eine andere Sequenz, die man vielleicht dann ein bisschen, die man vielleicht auch kennt, ist die von Devil May Cry 3. Devil May Cry kennt ja jeder, geht um einen jungen Dante, der ein bisschen arrogant ist, der sehr selbstsicher ist, sehr selbstbewusst und, der einfach versucht, Dämonen auf möglichst stylische Art wegzuschnitzen. Und ich glaube, die Intro-Sequenz in Devil May Cry 3 führt einfach in einer Sequenz sofort ein, was für ein Charakter du spielen wirst, wie der drauf ist und was der mit diesen Dämonen anstellt. Ja. In einer Sequenz. Für die Leute, die es nicht kennen, Dante ist halt in seinem Büro, plötzlich kommen, und er möchte gerade die Pizza von gestern Abend fertig essen und dann plötzlich kommen ein paar Dämonen in sein Zimmer und versuchen ihn umzubringen. Und was macht er natürlich? Er schmeißt die Pizza in die Luft, holt Rebellion, Ebon and Ivory raus, macht sie auf möglichst unkonventionelle Art fertig, mit Billardbällen und was weiß ich was, und fängt am Ende dann die Pizza wieder auf und ist weiter, nachdem er sie alle umgebracht hat. Also, und diese Intro-Sequenz sagt mir eigentlich schon alles, was ich über dieses Spiel wissen muss. Den Charakter, die Art und Weise, wie das Gameplay wahrscheinlich ablaufen wird, auch dass das ganze Spiel einfach von vorne bis hinten over the top ist. Und ich glaube, das ist so eine Sequenz, in der du überhaupt keine Agency hast, die ich aber trotzdem so beeinflusst, oh Gott, ich muss diesen Typ jetzt einfach spielen und jetzt einfach selbst anfangen, diese Monster wegzuschnitzeln. Ja, absolut, das ist echt ein gutes Beispiel. Das ist eben auch eine Sequenz, die schon Ingame-Grafik hat, also die keine reine Videosequenz, sodass man auch das Gefühl hat, das könnte später im Spiel letztendlich genauso passieren, was ja auch der Fall ist. Man kann zwar keine Pizza zu sich hochwerfen, in der Zwischenzeit Monster fertig machen, sie wieder auffangen, aber ne, also das alles, was da letztendlich so an over the top Action irgendwie passiert, passiert, das ist so ein Versprechen, dass das Spiel auf jeden Fall im Nachhinein einhält. Und ja, tatsächlich auch ein sehr gutes Beispiel, wie du auch schon gesagt hast, ist halt so, du hast gleich Lust, in diese Welt einzutauchen. Also du hast gleich Bock, das selber zu machen. Du hast gleich Bock, auch Dante zu spielen. Also ich meine, er ist nicht so mega sympathisch durch seine Überheblichkeit, da wäre es einfach so endlos cool, dass du das Gefühl hast, geil, das würde ich eigentlich auch ganz gern alles so machen. Zumindest in der Hinsicht. Aber du hast auch das Gefühl, es würde gar nicht passen, wenn er sympathisch wäre, weil dann wäre er wahrscheinlich auch nicht mehr so cool. Ja, stimmt. Also diese abgehobene Coolness tatsächlich ergibt sich auch so ein bisschen aus seiner Art. Das ist auf jeden Fall richtig, ja. Und das sind halt so schöne Sachen. Ein gutes Beispiel vielleicht irgendwie, wo das ähnlich ist, dann vielleicht Arkham Asylum. Ich glaube, das Intro von Arkham Asylum werden auch die meisten eigentlich kennen. Man sitzt zusammen mit dem Joker im Batmobile, also man spielt ja Batman in Arkham Asylum, man sitzt also mit Batman und dem Joker zusammen im Batmobile. Der Joker ist gefesselt und Batman ist auf dem Weg zum Arkham Asylum eben, um ihn da abzuliefern. Und man merkt schon von Anfang an so, es ist ein bisschen merkwürdig irgendwie sowas, ne? Also warum ist der Joker jetzt schon gefasst? Das scheint ja alles relativ einfach zu sein. Dann kommt man eben da an und wird dann eben da auf so eine Trage quasi gefesselt, die dann so aufrecht steht und durchs Gefängnis geschoben wird. Und kurz bevor man ihn quasi dann letztendlich da ist, gibt es plötzlich eine große Explosion, wildes Durcheinander und dann fällt einem auf, scheiße, ich glaube, das Einzige, was quasi der Joker wollte, also warum ließ er sich so einfach fassen? Einfach, weil er ins Arkham Asylum rein wollte. Er hat sofort quasi schon von außen die Revolte geplant. Es gibt sofort, die Wachen werden alle überrumpelt so ungefähr, viele Schwerverbrecher brechen aus und er übernimmt quasi die Kontrolle über das Arkham Asylum. Und sobald quasi er dann verschwunden ist und Batman nochmal zuwinkt quasi, dann tauchen schon die ersten Goons auf, mit denen man sich prügeln muss. Man hat also auch direkt danach gleich einen Einstieg in die Spielmechanik des Ganzen, also das verbindet es ganz schön. Gerade die Batman-Spielmechanik ist ja bis auf die Gimmicks nicht so wahnsinnig komplex, also es geht schon sehr einfach und schön von der Hand, das ganze Kombo- und Prügelsystem, das heißt, also da muss man auch nicht so wahnsinnig viel können, das heißt, da kann man gut schnell einsteigen mit. Hat schon gleich Action, hat auch gleich schon eine sehr schöne Einführung in die Charaktere und die Welt eben. Finde ich immer noch bislang eins der besten Intros, das ich fast gesehen habe, glaube ich. Da gibt es auch andere Contender, über die wir später noch reden werden, aber das ist eben so jetzt ein reines Beispiel für eine sehr schön gemachte Intro-Sequenz. Die ist halt nicht interaktiv, das ist auch nicht in der Ingame-Grafik großteils, aber es sieht einfach extrem cool aus. Hier ist natürlich die Frage überhaupt. Ich wollte vielleicht noch, um noch von mir so ein paar Beispiele zu nennen für solche so halbspielerischen Einstiege, wie jetzt zum Beispiel Half-Life. Mhm. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall neueren Spielen auf jeden Fall The Last of Us erwähnen. Okay, ja. Merlin hat das Intro auch bei mir gesehen. Also für die, die es jetzt gar nicht gespoilert haben wollen, die mögen jetzt bitte einfach die nächsten paar Minuten nicht hören, aber in The Last of Us beginnt man ja, man spielt ja da die Tochter von Joel und kriegt dann sozusagen mit, wie eben diese ganze Pilzepidemie in The Last of Us eben anfängt. Man wacht nachts auf, der Fernseher läuft, es gibt irgendwelche Berichte, der Vater ist nicht da, wo ist er hin? Plötzlich kommt er ins Haus rein, meint, ja, wir müssen auf jeden Fall los, der Bruder von Joel kommt noch, sie steigen ins Auto, fahren in die Stadt und dann sehen sie, wie der absolutes Chaos ausbricht, man flieht und so weiter. Mhm. Und dann auch das Ende, das sage ich jetzt nicht, was da passiert, aber nach dem Ende dieser Introsequenz kommt dann das Logo und das Spiel beginnt und du bist sofort schon so, oh mein Gott. Also du hast schon richtig so einen emotionalen Höhepunkt gleich nach den ersten halben Stunde des Spielens. Du hast dann die Möglichkeit, also du steuerst sie dann auch, während sie im Auto reden, du kannst, wie du auch sagst, du kannst dann Blickwinkel wechseln und so weiter. Du hast auch in dem Sinne auch Agency und so weiter. Aber das ist dann schon von Minute 1 so eindrucksvoll und so nahegehend, dass schon das Gefühl, oh Gott, wenn das jetzt so weitergeht, das wird richtig, richtig awesome. Ja, auf jeden Fall. Und ja, also, und vielleicht noch ein anderes Beispiel, was auch mehr, was, glaube ich, was uns beiden so mit als erst eingefallen ist, BioShock. Absolut BioShock, ja. Also, ich meine, BioShock, ich glaube, das brauche ich auch nicht jetzt lange beschreiben, aber wenn man im Flugzeug abstürzt, dann in diesen Leuchtturm reinkommt und dann diesen Aufzug runterfährt, dann wird sich, what the fuck, wo ist man, diese Welt. Also da ist man auch sofort hooked, weil diese Welt einfach so fantastisch aussieht, so eine tolle Atmosphäre schon ausstrahlt und, also wie gesagt, ich beschreibe jetzt nicht mehr, was in dieser Intro-Sequenz alles drin ist, aber zum Beispiel, das ist auch einer dieser Intros, obwohl ich das Spiel jetzt nicht durchgespielt habe, ist das mir extrem gut in Erinnerung geblieben. Das ist ganz einfach deswegen, weil das so beeindruckend war, wenn du da zum ersten Mal nach Rapture runterfährst. Also richtig, richtig gut. Auf jeden Fall, also gerade das ist auch so eine Intro-Sequenz, die Letztendlich kannst du da ja auch nicht viel tun. Du bist ja auch relativ statisch. Du kannst nur in eine Richtung schwimmen am Anfang, bis du zu diesem Aufzug eben kommst, diesem Leuchtturm, der eben ein Aufzug dann letztendlich ist. Du kannst da unten nach in die Tiefsee quasi fahren und siehst da auch hauptsächlich was. Du hörst dann ja auch schon gleich den Ryan, Andrew Ryan, also das Genie quasi hinter Rapture, der eben das Ganze geschaffen hat da. Erzählen so ein bisschen, du siehst schon so zum Teil ein paar Videos, ich glaube gleich ganz am Anfang, wenn du in den Aufzug einsteigst, siehst du schon so ein altes Schwarz-Weiß-Video quasi, das so ein bisschen so eine Einführung ist und man merkt schon, alles ist so leicht verfallen, es funktioniert alles nur noch so halbwegs gut irgendwie so, alles leiert schon so ein bisschen. Aber das ist tatsächlich eine super beeindruckende Intro-Sequenz, auch weil es eben einen auch gleich sofort wieder in diese Welt reinzieht. Also man ist sofort fasziniert. Das ist ja irgendwie das, was das Spiel letztendlich machen muss. Also es geht ja letztendlich darum mit der Intro-Sequenz und deswegen meinte ich das vorhin mit diesem ersten Eindruck, der dann eben es muss dir von Anfang an gleich gefallen. Du musst die Welt sehen und gleich denken, da würde ich gern drin spielen. So. Und dann hast du gleich schon, du hast schon, ne, der Haken ist gesetzt. Entweder die Welt oder halt irgendwas anderes, wie zum Beispiel, ich erinnere mich noch, das erste God of War beginnt ja gleich damit, dass du dann auf, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon mal gesehen hast, den Anfang von God of War 1. Kann ich nicht. Du fängst, also du siehst in einer ganz kurzen, ich glaube, 10 Sekunden, wie Kratos von der Klippe springt und dann geht sofort in-game weiter, dass du auf so einem Schiff bist, also irgendwo. Also du merkst schon, auf der Antike, auf so einem Schiff und du hast so komische Gegner und fängst an, dich mit Kratos durchzukämpfen und hast dann gleich innerhalb von einer halben Stunde die ersten Boss, du kämpfst gegen riesige Seehydren und so weiter und hast schon gleich einen ersten fetten Boss und du hast schon gleich das Gefühl, es war für die damalige Zeit, die, soll ich sozusagen, das Ausmaß dieser Viecher, gegen das du die ganze Zeit kämpfst, war schon in der ersten halben Stunde so vorhanden, dass du sofort warst, oh mein Gott, ey, das ist ja richtig, richtig awesome. Und das gleiche hatte ich bei Bayonetta. Weil Bayonetta hat eines der unkonventionellsten Intros, das ich kenne, nämlich das Spiel beginnt, dass du als Bayonetta, also du siehst so eine Art Glockenturm, so wie Big Ben, die Spitze bricht ab und du fällst dann mit der Spitze von Big Ben, stehst du dann drauf mit Bayonetta und dieses ganze Feld, du hast extrem awesome Chormusik dahinter, der Erzähler erzählt irgendwas dahinter und du hast Dämonen, die dich angreifen und du dann schon am Anfang schon total, also du musst die Figur schon steuern und kämpfst dann auf diesem fallenden Big Ben mit epischer Musik und einem mit Erzähler, der die Geschichte hinten dran zählt, bekämpfst du schon die ersten Monster. Das ist absoluter Overkill, weil du dich überhaupt nicht auf irgendwas konzentrieren kannst, aber das zeigt auch schon wieder, also das ist auch wieder ein bisschen wie Devil May Cry, nur in spielerischer Form. Dieses Spiel wird von Anfang bis Ende over the top sein. Ja. Und du bist schon von Anfang an, what the fuck, man, was macht dieses Spiel mit mir? Ja, das ist vor allem natürlich auch wieder ein bisschen was anderes, weil vor allem in dem Moment hast du dann ja wirklich diesen... Du bist von Anfang an gleich auch drin. Wie du schon gesagt hast, du musst ja von Anfang an auch spielen. Ne? Also das ist dann schon wieder so, die Mechanik ist gleich schon wichtig von Anfang an. Und das zieht natürlich auch enorm rein, wenn du gleich in die Action geworfen wirst. Ich meine, das ist natürlich auch sehr schwer zu machen. Da muss man ja viel balancen und sehr aufpassen, dass wenn man die Leute natürlich dann im ersten Moment gleich schon überfordert. Also um ehrlich zu sein, ich glaube, das geht auch nicht bei vielen Spielen. Ich meine, bei Bayonetta ist halt auch so ein Spiel, da denkst du, naja, die Story ist halt, keine Ahnung, die ist halt super wacky und super over the top, Suda 51-Style mäßig. Ja, ob du jetzt mitbekommst, was der Erzähler da in seiner tiefen, sonoren Stimme miterzählt, das ist dir in dem Moment auch egal. Das ist einfach so, what the fuck, egal. Ja, schon. Ja, aber das ist halt so ein wichtiger Punkt letztendlich. Also, wie gesagt, das kannst du nicht bei allen Spielen machen, da hast du schon recht. Und selbst wenn du so ein Spiel machst, musst du halt super vorsichtig sein, dass du es fair machst und cool machst. Ich meine, letztendlich gibt es ja oft auch sowieso dieses Einstiegsprinzip und ich denke, das ist auch echt ein guter Hook quasi, um dich in die ganze Sache reinzuziehen. Obwohl das auch sehr schwer zu machen ist, dass es irgendwie einen nicht auch gleich demotiviert, ist ja, dass du am Anfang eine Figur kriegst, die schon alle Fähigkeiten hat. Oder die schon viele Fähigkeiten hat. Ja? Es gibt hier so einige Spiele, die das so ähnlich machen. Das heißt also, du kriegst schon gleich eine voll ausgerüstete, voll ausgestattete Figur, musst mit der gleich schon den ersten Kampf oder sowas irgendwie bestreiten, sodass du gleich am Anfang schon merkst, wow, das kann ich alles später haben. Und dann wirst du aus irgendwelchen Gründen, was dann eben storytechnisch mal mehr, mal weniger gut irgendwie erklärt wird, deiner ganzen Fähigkeiten wieder enthoben quasi. Du wirst wieder auf Null zurückgesetzt, irgendwie sowas. Aber wie gesagt, das ist sehr schwer und delikat zu machen. Aber wenn du es richtig machst, ist es natürlich der beste Motivator. Wenn du es richtig machst quasi und du hast das Gefühl, yeah, da habe ich Bock wieder drauf, was ich da schon alles konnte. Gerade wenn du zum Beispiel ein Action-Kampfsystem hast und super viele Kombos oder sowas schon hattest. Fähigkeiten, spezielle Waffen oder sowas. Dass du gleich von Anfang an das Gefühl hast, wow, das hat richtig Fun gemacht, da möchte ich wieder hin. Kann natürlich auch genau andersrum laufen, dass du sagst, na toll, jetzt irgendwie da hat sich super geil angefühlt, jetzt fand ich das erste Spiel an und dann kämpfe ich erstmal die nächsten 3 Stunden gegen kleine Ratten und kann gar nichts, dann wird es natürlich wiederum schwierig, wenn man das Gefühl hat, das demotiviert einen eher, quasi hält einem die Karotte vor die Nase und dann weiß man aber, die nächsten 10 Stunden werde ich die nicht wiedersehen. Das ist natürlich relativ schwer zu machen, aber trotzdem auch ein cooler Einstieg. Ich würde sagen, dann kommen wir vielleicht auch schon so ein bisschen in den mechanischen Bereich quasi. Ich weiß nicht, gibt es noch so ein paar andere Intro-Sequenzen, die du vielleicht noch ganz gerne erwähnen würdest? Ich bin ja einfach auch ein Freund von, ich weiß auch nicht, ein Freund davon, sich solche Sachen sogar, selbst wenn man sie die Spiele nicht gespielt hat, mal auf YouTube anzugucken. Müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht noch eine kleine YouTube-Playlist zusammenstellen oder irgendwas anderes finden. Intros, die du einfach richtig geil fandest, noch irgendwie. Jetzt nicht mechanisch gesehen, sondern irgendwie einfach so. Also, dass wir nochmal so eine kleine Liste vollständig kriegen, so ungefähr. Ich glaube, was ich da auf jeden Fall noch persönlich erwähnen würde, ist, zum einen Final Fantasy IV. Final Fantasy IV ist in dem Sinne recht unique, würde ich sagen, weil du natürlich du beginnst mit Cecile schon also es ist kein klassischer JRPG-Charakter, der in irgendeinem Dorf aufwächst und noch nichts weiß und nichts kann, sondern er ist halt einer der obersten Generäle des Königs. Er befehligt die Red Wings, eine Elite-Einheit, die mit Luftschiffen agiert. Und der erste Auftrag, den er halt kriegt, ist, ein Dorf zu vernichten, das sich gegen den König stellt. Das ist ein Dorf von Magen, die vor allem auf Summoning Magic spezialisiert sind. Und das Erste, was du in diesem Spiel machst, ist, du setzt eben mit Cecile und seinem besten Kumpel Kane, dem Dragoon, der auch noch später eine tragende Rolle spielen wird, fliegst du halt los, um dieses Dorf kaputt zu machen. Und das Erste, was du machst, ist, du gehst durch diese Höhle, besiegst dann diese eine Summonerin und ihr Summon und bringst sie um, die sich dann im Nachhinein als Mutter von einem Charakter ausstellt, der nachher in einer Party sein wird, und brennst dann halt dieses Dorf nieder. Und ich glaube, auch wenn man es auf heute Sicht sieht, ist es so, naja, es ist halt nichts Besonderes in dem Sinne, aber wenn man halt bedenkt, wie alt dieses Spiel ist halt 1991 oder so, ist es schon einer der elaboriertesten Intros in ein Spiel, das ich aus diesem Zeitalter kenne. Absolut, ja. Wo du auch schon, vor allem du hast dann schon fertige Charaktere, schon Charaktere, die sozusagen schon mächtig sind, auch in dem Sinne, und die dann schon gleich am Anfang, wo du dann am Anfang sogar das Gefühl, okay, du machst jetzt irgendetwas Böses und den Typen sollst du jetzt spielen. Und ja. Dementsprechend, das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, als ich Final Fantasy IV so als Hidden Tasty gemacht habe, ist 4 auf jeden Fall ein sehr besonderes Final Fantasy. Und ein anderes, ich glaube, da brauche ich gar nicht so große Worte, ist halt das von Final Fantasy VII. Also dieses Intro, wo du Bombing Mission spielst, du siehst Aeris in der Gasse rauskommen, die Kamera fliegt raus und du siehst dann Midgar komplett und dann geht's wieder rein in den Zug und du springst mit Cloud raus aus dem Zug und bist dann gleich auch wieder in der Action drin, wo wir glaube ich nachher noch dazu kommen werden, was in einem JRPG auch relativ selten ist. Du bist dann gleich mit Cloud und mit Barrett dann unterwegs, dann diesen Makro-Reaktor in die Luft zu jagen. Ja. Und da bist du auch sofort hooked in dem Sinne. Und das ist etwas, was in JRPGs relativ selten passiert, weswegen glaube ich auch Final Fantasy VII so eindrucksvoll ist oder sich so gut in Erinnerung bleibt. Ich glaube, Final Fantasy bleibt aus sehr vielen Gründen noch irgendwie sehr, sehr gut in Erinnerung. Aber du hast auf jeden Fall recht. Da fällt mir natürlich jetzt natürlich an, das habe ich vorhin natürlich vergessen, die Intro-Sequenz von Final Fantasy VIII ist natürlich auch extrem awesome. Liberi Fatali und Squall und Cypher, wie sie sich bekämpfen und Idee und so. Das fällt mir jetzt gerade ein, wie awesome Final Fantasy das Intro von Final Fantasy VIII ist. Ich meine, Final Fantasy ist eh dafür bekannt, oder Square Enix allgemein, dass sie eh einfach tolle Rendersequenzen und tolle Intro-Sequenzen und sowas haben. Ich muss sagen, tatsächlich ist für mich auch 4 eigentlich der beste Einstieg von allen Final Fantasies, auch besser als 7 noch. Ich muss auch sagen, dass einfach 4 super effektiv ist, eben gerade, weil es auch so anders ist. Also das ist ja auch so eine Sache, die du ja quasi auch schon gerade erwähnt hast, ne? Diese Person soll ich jetzt spielen. Ich finde, das macht gerade auch so ein bisschen den Reiz davon aus, ne? Weil du eben nicht einen strahlenden Helden vorgesetzt kriegst als Hauptcharakter ganz am Anfang. Auch das ist ja wieder eine relativ coole Mechanik quasi, dass du denjenigen motivierst quasi, wenn du musst den Spagat gut genug schaffen, dass du noch interessiert genug an dem Charakter bist, um rauszufinden, warum hat er das getan, und nicht schon sagst, na, weiß ich nicht, irgendwie so einen richtigen, reinen, bösen Anti-Helden will ich eigentlich nicht spielen. Das muss natürlich auch super geschickt gemacht sein. Ist ja natürlich diskutabel, inwieweit das Final Fantasy IV wirklich schafft in dem Sinne, weil es ist halt Final Fantasy IV, es ist schon ein sehr altes Spiel, aber damals gab es diese Möglichkeit noch, die wir heute haben. Das heißt also, da gibt es keine besonders elaborierte Mimik oder Gestik oder irgendwas dergleichen. Das sind halt Sprites, die funktionieren wesentlich ganz anders und wesentlich einfacher. Aber trotzdem ist es halt super effektiv. Also du bist gleich interessiert daran, willst die Leute näher kennenlernen. Ich glaube, was ich noch nicht so erwähnt habe, sind so 2 Sachen noch, die, glaube ich, auch sehr bekannt sind. Und ich glaube, als Erstes fange ich mal an mit Mass Effect, und zwar spezifisch mit Mass Effect 2. Ich glaube, als damals der Trailer veröffentlicht wurde, der das Intro gezeigt hat zu Mass Effect 2, das war tatsächlich für viele Leute ein richtiger Schock, und vor allem hat es für sehr viel Diskussion und Aufregung gesorgt, weil man, für alle Leute, die es noch nicht kennen, auch hier in dem Fall quasi Spoiler, aber ich meine, das sind Spoiler aus den ersten 5 Minuten des Spiels, das heißt also, ja, da kann man, glaube ich, nicht viel verkehrt machen. Commander Shepard stirbt im Intro zu Mass Effect 2. Und das ist extrem effektiv, um dich super reinzuziehen. Also ich weiß, dass ich damals den ersten Trailer gesehen habe, beziehungsweise ich habe als erstes gehört, dass man eben sieht, wie Commander Shepard stirbt und war deswegen dann interessiert daran, das Ganze zu sehen. Weil man eben sieht, wie die Normandy angegriffen wird, also das Schiff von Commander Shepard wird angegriffen. Es gibt ziemlich viel Durcheinander, sie können sich letztendlich nicht wehren, sie wird manövrierunfähig. Man muss anfangen, die ganzen Leute zu evakuieren, man sieht sofort auch gleich einige Crewmitglieder, die man eben im ersten Teil schon aufgenommen hat. Dann, wie gesagt, versucht man eben das ganze Schiff zu evakuieren, als letzter bleibt noch Joker übrig, eben der Pilot, den man eben noch zu einer Kapsel bringt. Man schafft es gerade noch, Joker reinzubringen, dann gibt es plötzlich wieder eine Explosion, Joker wird in die Kapsel geschleudert und Commander Shepard eben von der Kapsel weg. Dann drückt er noch auf einen Knopf, damit eben die Kapsel abgeschossen wird und dann bleibt eben als Einziger zurück, wird ins Weltall hinausgeschleudert. Dann sieht man noch quasi wie seine Fehlfunktion bei seinem Raumanzug quasi gibt und wie er sich quasi den Hals hält und irgendwie struggelt und dann, ja, ehrlich gesagt, verglüht er letztendlich einfach in der Atmosphäre und dann ist er tot. Und im Spiel wird sehr schnell aufgeklärt, was quasi danach passiert ist. Direkt danach gibt es dann eben die Sequenz, in der du aufwachst, in der du dann quasi wie in der so eine lange, in einer langen Videosequenz gezeigt wird, wie eben quasi von moderner medizinischer Technik wieder aufgebaut wird. Das heißt, du weißt, du wirst letztendlich quasi, deine Überreste werden zurückgeholt und du wirst wieder zusammengebaut quasi. Das heißt, man ist einfach derselbe Shepard. Trotzdem ist es in der, wenn man das damals im Trailer gesehen hat, war erstmal so, Moment mal, was passiert denn in Mass Effect 2, bitteschön? Wie kann denn das Spiel startet, indem es den Protagonisten tötet? Und das ist natürlich einfach super intriguing. Also was ich damals schon sofort gedacht habe, wow, ich muss das unbedingt spielen, ich muss unbedingt wissen, was da letztendlich passiert ist. Und die Auflösung ist tatsächlich sogar ein bisschen langweilig eigentlich, weil nicht wirklich viel passiert. Ich wollte auch gerade sagen, die ist ehrlich gesagt ein bisschen lame, so er ist tot und er wird wieder. Richtig, genau. Und es gibt einfach nur, es gibt eine Firma, also beziehungsweise es gibt so eine Corporation, die besorgt seine Überreste, die bastelt ihn wieder zusammen und dann bist du letztendlich danach wieder der neue Shepard. Das ist so dieser Dragon Ball Effekt. Naja, er ist halt tot. Naja, es gibt ja die Dragon Balls. So ungefähr. Und vor allem weißt du noch gleich wieder eine schöne Erklärung dafür, warum du erst wieder alles neu lernen musst und so ein Kram. Also es passt alles sehr gut rein. Und wie gesagt, letztendlich ist die Auflösung gar nicht so spannend, aber dieses Gefühl, das man damals hatte, wenn man das Intro gesehen hat oder eben vielleicht auch, wenn man damals den Trailer gesehen hat und dachte, scheiße, Shepard ist jetzt tot. Gerade bei so einer Ikonenfigur wie Shepard, ich meine, auch gerade Mass Effect lebt eben von seinem Hauptcharakter, den du ja auch selbst in super viel Geschichte gefüllt hast im Laufe des ersten Mass Effect. Ich meine, Mass Effect ist ja heutzutage immer noch hauptsächlich berühmt für seine Dialoge und vor allem auch eben dafür, dass man den einzelnen Speicherstand aus dem ersten in den zweiten, aus dem zweiten in den dritten übernehmen kann, sodass man immer dieselbe Figur spielt mit allen Entscheidungen, die man mit ihr getroffen hat. Und der Shepard ist einem, glaube ich, schon im ersten Mass Effect einfach super ans Herz gewachsen und plötzlich ist der einfach weg und tot. Und wie gesagt, also es war einfach schon ein sehr, sehr beeindruckendes Intro. Und vielleicht als nächstes, was noch ein bisschen eine andere Art und Weise ist und dann auch vielleicht als letztes, ist tatsächlich das Intro von Fallout. Von allen Fallouts eigentlich, aber vom ersten Fallout auch ganz insbesondere. Dieser Satz auch, es gibt ja immer diese einzelnen Sätze, die quasi bei Fallout irgendwie relativ zentral sind und bei Fallout 3 war es ja zum Beispiel War Never Changes. Es ist einfach beeindruckend quasi zu sehen, wie man diese 50er Jahre Musik, dieses leicht fröhliche irgendwie sowas, ne, I don't wanna set the world on fire, und dazu sieht man diese zerstörte Welt in Fallout 1. Im Intro sieht man eben noch so eine Werbesequenz für die Vaults eben, die ja super wichtig werden, wie jeder, der Fallout gespielt hat, ja weiß. Dann sieht man quasi wie eine Person hingerichtet wird, man hat dieses Antikriegsfilm-Feeling. Man hat diese lustige, leichtherzige Musik im Hintergrund, man hat so schreckliche Bilder von Krieg und Zerstörung und man merkt schon gleich diesen leicht satirischen Ansatz des ganzen Spiels. Auch das war irgendwas, was mich damals gleich super in das Spiel reingezogen hat, was faszinierend war, wo man gleich das Gefühl hatte, wow, das Spiel macht definitiv was anders als andere Spiele. Und das traut sich gewisse Dinge einfach, ja. Es zeigt dir gleich quasi im Intro schon, wie jemand hingerichtet wird. Ähnlich effektiv war, glaube ich, da auch Call of Duty Modern Warfare. Das erste, also Call of Duty 4, wo man ja aus der Perspektive des dann demnächst abgesetzten Präsidenten sieht, wie er eben zu seiner eigenen Hinrichtung gefahren wird. Auch eine super intensive Szene. Das funktioniert auch relativ gut. Also das funktioniert auch super gut, um dich eben reinzuziehen in die ganze Welt. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Also gerade die Mass Effect 2 Sequenz ist natürlich eigentlich hauptsächlich interessant, wenn man Mass Effect 1 kennt. Also für dich, Joe, zum Beispiel, der das ja noch alles nicht gespielt hat. Für dich ist natürlich ein bisschen was anderes wahrscheinlich. Aber trotzdem, ja, super, super coole Sequenz. Und dann kann man ja vielleicht jetzt auch gleich ein bisschen in den... Ich glaube, ich habe noch eine, die ich noch ganz kurz, ja, eine, die ich jetzt ganz vergessen habe, ist die von Resident Evil 4. Oh! Die kennen wir beide und die ist ziemlich cool, weil man mit Leon halt in dieses spanische Dorf fährt und das erste, was man sieht, ist die Polizisten, die da aufgespießt und ich glaube auf so einem Scheiterhaufen von irgendwelchen komischen Dorfbewohnern ja massakriert wurden. Man sich dann schon mal fragt, okay, was ist hier los? Und du, man dann als Erster in dieses Haus kommt und plötzlich dann diese ganze Meute vor einem vor der Haustür steht und du dann gleich so ein, oh mein Gott, was muss ich jetzt machen? Oh Gott, ich muss jetzt die Figur steuern. Ich muss jetzt irgendwie versuchen zu überleben. Ja. Und dann kommt schon der erste Typ mit der Kettensäge und du bist dann so, oh Gott. Ja, richtig. Und vor allem, also das ist natürlich richtig gut, aber das ist auch ein super guter Übergang. Gut, dass du das jetzt quasi gerade nochmal erwähnst, vor allem, weil das nämlich nochmal so ein bisschen extremer ist. Also auch selbst wenn du zum Beispiel ein Haarfleisch schon am Anfang ein bisschen was steuern kannst und so ein Kram, kommt das eigentliche Gameplay erst nach dem Intro. Und bei Resident Evil ist es so ein bisschen so, dass das ja diese Sequenz im Dorf dient so ein bisschen als Intro, so ein bisschen als Tutorial, ist aber gleichzeitig schon komplett offen. Also du hast nicht, wie das oft in so Spielen der Fall ist, dass du eben im Tutorial und im Intro-Bereich erstmal ein schlauchartiges Level hast, in dem dir einfach so sehr geskriptet wirkte Sequenzen vorgesetzt werden. Oft wirkt ein Tutorial ja einfach sehr geskriptet, weil es das ja einfach ist. Das heißt, es kommen einzelne Gegner, du hast dir gar nicht das Gefühl, ich lerne an diesen Situationen zwar, aber so werden die Situationen im späteren Spiel nicht nochmal sein. Das ist so wie der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ich weiß zwar ungefähr, was passiert, aber im späteren Spiel wird das Ganze komplexer und anders sein. Und bei Resident Evil 4 ist es eben nicht so. Also nachdem du die Intro-Sequenz gesehen hast, wie eben Leon da über diese spanische Landstraße fährt und ja, dann quasi die beiden Polizisten da in ihrem Auto quasi da abstürzen ins Nichts und dann sieht man eben ihre Leichen, das aufgespießt in dem Dorf. Zu dem Zeitpunkt fängst du gleich voll an zu spielen. Alles ist da. Also es gibt keine Einschränkungen. Es wird dir nichts nach und nach erst freigeschaltet. Es gibt kein Tutorial, das dir erklärt, was du tust, sondern einfach nur, hier ist deine Knarre, hier ist dein Fernglas, guck dir das Dorf an und dann seh zu, dass du da irgendwie überlebst. Und ganz ehrlich, das ist auch ein relativ harter Einstieg. Ich weiß, dass wir, als wir das erste Mal Resident Evil 4 damals gespielt haben, wir haben es ja mit mehreren Leuten gespielt, wir haben davor gesessen, haben angefangen zu spielen und wir sind locker 2-3 Mal gestorben, bevor wir es geschafft dann immer durch das ganze Dorf durchzukommen, bis zu der Sequenz, wo quasi die Glocke geläutet wird und die Leute abhauen. Weil das Zielen fällt dir noch schwer, du rennst super oft in Sackgassen, die du am Anfang noch nicht kennst, du sammelst nicht. Du bist auch noch nicht so gewohnt, dann die Regale vor die Tür zu schieben und das ganze Zeug. Richtig, und ich meine, die Steuerung ist ja sowieso das erste Mal in Resident Evil grundlegend anders als in den ersten 3 Teilen. Also auch an die muss man sich gewöhnen, dieses Stehenbleiben zum Zielen und dergleichen. Also es ist einfach was komplett anderes. Aber das ist, wie gesagt, schon ein ganz cooler Übergang eben in den mechanischen Teil. Das wirft dich quasi ein bisschen ins kalte Wasser. Und das ist natürlich auch möglich, weil es eben ein Shooter ist. Und die Shooter-Mechanik verändert sich ja letztendlich nur durch die Waffe, die du wählst und weniger durch richtig andere Mechanik. Und ich glaube, es ist nicht nur dann in dem Sinne Mechanik, sondern es vermittelt dir halt schon diesen Terror, der später kommen wird. Also gerade dadurch, dass ich ein kaltes Wasser ist dieser Terror am Anfang noch viel schlimmer, weil du am Anfang eben, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Oh Gott, ich bin völlig überfordert. Oh Gott, das hat er wieder Kettensäge. Oh nein. Oh nein. Also ungefähr so war das bei mir. Hat er mich gerade zersägt? Ja. Ja, also das ist tatsächlich irgendwie so, es ist ein bisschen was anderes einfach, ja. Also du hast schon von Anfang an diesen Terror, wie du schon gesagt hast, und diese Furcht. Und du bist halt, wie gesagt, schon, weil es eben ein Shooter drin ist, auch gleich voll drin. Du weißt letztendlich, ich werde vielleicht noch Scharfschützengewehre und Schrotflinten kriegen, aber das Spiel wird nie sich anders spielen, als es sich jetzt spielt. Auch weil du schon am Anfang, wie du schon gerade erwähnt hast, du kannst von Anfang an schon diese Dinge vor die Türen schieben. Du kannst schon ins obere Stockwerk gehen, durch die Fenster rausspringen und dergleichen. Also alle Mechaniken sind schon voll vorhanden. Dieses Level könnte auch am Ende des Spiels noch genauso sein. Es hätte sich eigentlich nichts geändert, außer dass wahrscheinlich die Gegner ein bisschen anders und stärker sind, weil du halt auch bessere Waffen hast. Aber das ist alles. Das heißt also, das wirft dich komplett rein, wohingegen das ja bei den meisten Spielen, wie gesagt, so ein bisschen was anderes ist. Da kommen wir vielleicht jetzt auch gleich schon mal, oder so ansatzweise wird jetzt vielleicht schon mal erwähnt werden, der Unterschied zwischen westlichen und japanischen Rollenspielen. Oder einfach Spielen, nicht unbedingt nur japanischen Rollenspielen. Aber vor allem bei Rollenspielen würde ich sagen. Aber vor allem bei Rollenspielen, genau. Also gutes Einsatzbeispiel ist quasi ein bisschen Skyrim. Ich habe schon, als wir da gestern drüber geredet haben, ein bisschen über das Thema, habe ich schon gestern gesagt, ich würde immer behaupten, Skyrim oder beziehungsweise alle Elder Scrolls hätten schlechte Einstiegssequenzen. Das trifft auf Skyrim aber gar nicht mal wirklich zu, wenn man genau drüber nachdenkt. Ich meine, du hast in Skyrim schon sehr intensiven Einstieg. Ich meine, du hast schon von Anfang an, ne, du hast relativ schnell diesen Drachen, du hast gleich wichtige Charaktere, die auch in der restlichen Story noch wieder auftauchen werden und natürlich hauptsächlich eben diesen General Tullius, der eben der Anführer des Imperiums ist quasi und dann den hier Ulfric Stormcloak, also den Anführer der Rebellion in Skyrim. Du hast sofort gleich schon Alduin da, das weiß man natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ein großer Drache, der quasi kommt. Du musst gleich Entscheidungen treffen, es gibt gleich so eine Verfolgungsjagd durch dieses Dorf, wo Alduin immer wieder landet und Feuer in deiner Nähe speit und sowas. Also es ist einfach eine sehr beeindruckende Sequenz, wenn man eigentlich genau drüber nachdenkt. Ich glaube tatsächlich, da in dem Fall hat man immer das Gefühl, die Sequenz war gar nicht so gut, weil die restliche Story nicht so gut ist. Also weil quasi die restliche Story nicht das einhält, was die Intro-Sequenz so ein bisschen verspricht von einer epischen, riesigen Schlacht und Story, von der man ja im Spiel hauptsächlich fast nichts mitkriegt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Sache. Also deswegen, glaube ich, ist das Skyrim-Intro für mich nicht irgendwie unter diesen sehr beeindruckenden Intros. weil es eben, wie gesagt, die Versprechen nicht einhalten kann, die das Intro so ein bisschen gibt. Wohingegen die anderen Spiele, die ich gerade genannt habe, ihr Versprechen einfach einhalten, das sie im Intro geben. Wenn wir jetzt auf die Mechanik aber eingehen, ist jetzt zum Beispiel bei Skyrim so, und darum ging es jetzt ja gerade, du kriegst am Anfang in einer geskripteten Sequenz, und das, wie gesagt, das merkst du auch an allen Ecken und Enden, du hast dann diese drei Leute, die in diesem Raum da stehen, und du rennst mit diesen fünf anderen Leuten da hinein, fängst an, dich mit denen zu prügeln, dann gibt es die Sequenz mit der Spinne und dem Bären, um den du herumschleichen kannst und dergleichen. Also, all diese Sachen sind erstmal schon sehr schlauchig angelegt und ganz anders als das Hauptspiel. Und dann bist du aber nach 5 Minuten noch draußen in der freien Welt, und ab da kannst du machen, was du willst. Du musst ja nirgendwo hin, du musst ja nicht mal in River, du kannst ja gleich links abbiegen, den Fluss runterschwimmen und sonst was machen. Und das ist halt ein ganz grundlegend anderer Einstieg, der dir einfach nur so die Grundvarianten erklärt und dich dann einfach in die freie Welt hineinlässt, als es zum Beispiel jetzt eben in den meisten JRPGs der Fall ist. Ich glaube, was wir vorhin gestern so ein bisschen zusammenfassend gesagt haben, war schon gleich von Anfang an: Du hast einfach eine viel längere Einstiegsphase in JRPGs, und die Lernkurve, habe ich das Gefühl zumindest von denen, die ich kenne, ist nicht ganz so steil. Also du hast eine relativ langgezogene Lernkurve, wo du wirklich in kleinen Schritten einfach nach und nach neue Sachen angereicht werden, so ungefähr, die dir gleich erklärt werden, die du dann einsetzen kannst, und bis du letztendlich alle deine Fähigkeiten zur Verfügung hast, vergehen oft manchmal Stunden. Ja. Das ist tatsächlich etwas, womit ich ein kleines Problem habe. So, ich weiß auch nicht, irgendwie fühle mich zu lange an die Hand genommen. Also ich bin es wahrscheinlich auch einfach anders gewohnt, und vielleicht ist auch das so ein bisschen das Problem, was ich damit habe, weil ich es eben nicht gewohnt bin, so lange an die Hand genommen zu werden, und ich mich eher selber reinfuchse und schon gewohnt bin, vor allem auch mich schon frei bewegen zu können, das Spiel frei spielen zu können. Wohingegen, glaube ich, vielleicht als Extrembeispiel mal genannt, The Last Remnant, wohingegen es bei solchen Spielen eben der Fall ist. Ich glaube, bei The Last Remnant hat man das Gefühl, die ersten 8 Stunden sind Tutorial. Da passiert fast nichts. Ich glaube, das Extrembeispiel ist das passende Extrem ist Final Fantasy 13, weil da hast du 30 Stunden das Gefühl, du wirst an der Hand genommen. Okay, immer gut, das habe ich nicht gespielt. Ja, also ich kann das schon nachvollziehen. Also das Ding ist natürlich immer so, haben wir auch gestern schon gesagt, meistens haben natürlich in dem Sinne JRPGs natürlich sehr viel stärker, also selbst zum einen sowieso viel linearer als westliche RPGs. Die Story steht dann doch immer noch sehr viel stärker im Vordergrund, als bei den normalen West-RPGs der Fall ist, wodurch du natürlich das Gefühl hast, das Spiel gibt dir weniger Freiheit. Selbst wenn du später eine Weltkarte hast, es gibt ja nur, du kannst ja nicht die komplette Welt bereisen. Also ja. Du brauchst ein Luftschiff, das du dann irgendwann erst kriegst, oder du musst halt durch diese eine Stadt durch, damit du in den nächsten größeren Bereich kommen kannst. Also das Spiel erlaubt dir einfach nicht, die Reihenfolge so zu machen, wie du willst, sondern die Hauptstory ist schon ganz klar im Vordergrund, wie du halt auch schon gesagt hast, mechanisch. Trifft jetzt vielleicht nicht auf alle JRPGs zu, aber JRPGs tendieren dazu meistens relativ viele, nicht unbedingt jetzt extrem komplex, aber relativ viele verschiedene Gameplay-Elemente zu haben. Ja, stimmt. Die natürlich dadurch, wenn du sie natürlich sofort alle auf einmal kriegst, die normalerweise jeden überfordern, weil man hat zwar schon als erfahrener JRPG-Spieler das Gefühl, okay, jedes dieser Systeme kennt man irgendwo, aber trotzdem hat alles so seine Besonderheiten und Details, die man sich dann trotzdem nochmal genau anschauen muss, und dadurch, dass es auch noch meistens Party-Rollenspiele sind, musst du dich auch noch reinfuchsen, sind halt 6, 7 Charaktere, die du anders vielleicht entwickeln musst, je nachdem, wie das Entwicklungssystem ist, während du uns natürlich in West-RPGs, natürlich gibt es da auch Party-Rollenspiele, aber es dann doch eher ist, dass du dich dann auf deinen eigenen Charakter konzentrierst, der dann natürlich dadurch noch einen sehr viel komplexeren Talentbaum hat und so weiter, du aber nicht noch sozusagen dich um Synergieeffekte mit anderen Charakteren kümmern musst. Ja, das weiß ich nicht, das würde ich, glaube ich, einschränken. Also ich glaube, der Unterschied liegt nicht unbedingt darin, weil ich das Gefühl habe, in den meisten westlichen Rollenspielen, die eben so klassische Rollenspiele sind, ich glaube, das würde man wahrscheinlich im Westen am ehesten als klassisches Rollenspiel bezeichnen, wahrscheinlich aktuell ist dann eben Dragon Age zum Beispiel, also das erste Dragon Age, nicht unbedingt das zweite, die eben im Stile eines Baldur's Gate sind und auf Rollen, also auf Pen-and-Paper-Systemen basieren, da musst du dich schon auch um alle anderen Charaktere kümmern. Meine ich ja, also genau. bei den westlichen Party-Rollenspielen ist es klar, aber ich habe halt das Gefühl, es gibt nicht mehr so viele westliche Party-Rollenspiele, JRPG ist halt alle Party-Rollen. Ich glaube, es gibt kaum ein JRPG, das keine Party hat. Ja, das stimmt schon. Ich glaube, tatsächlich ist der Unterschied vor allem einfach darin, dass einfach auch das Skillsystem aber anders funktioniert in japanischen Rollenspielen. Also tatsächlich ist es so, dass du, glaube ich, in westlichen Rollenspielen im Normalfall, gerade wenn du auch sowas wie ein D&D-System eben zugrunde liegen hast, dann ist die Charakterentwicklung letztendlich, sagen wir mal, ein Stück weit erstens linear, und zum anderen ist es eher so, dass die meisten Fähigkeiten aufeinander aufbauen. Du kriegst natürlich auch noch neue Fähigkeiten dazu, jedes Mal, wenn du auflevelst, es gibt spezielle Perks und so ein Kram, aber das ist ein sehr linearer und sehr gleichbleibender Anstieg. Der jetzt auch nicht irgendwie bedeutet, dass du quasi große Sprünge oder sowas machst oder riesengroße Veränderungen hast, wo du hingegen bei einem JRPG oft genug, glaube ich, einfach andere Fähigkeiten tatsächlich noch freischaltest, die tatsächlich einfach auch den Spielstil ein Stück weit verändern, die wirklich grundlegende Änderungen mit sich führen. Sowas gibt es beim westlichen Rollenspiel im Normalfall nicht. Gerade die Pen-and-Paper-Systeme sind halt lineare Systeme. Du sollst graduell immer weiter aufsteigen und immer graduell dieselbe Entwicklung haben, also denselben Anstieg, wohingegen du bei JRPGs plötzlich tatsächlich einfach, du hast nicht so einen klassischen Talent- oder Skillbaum, der sich einfach nach und nach aufbaut und ne, sich quasi ein bisschen ausbrancht, sondern ja, bei JRPGs oft einfach das Gefühl, du kriegst da komplett andere neue Fähigkeiten, die dann dazukommen und die deinen Charakter einfach nochmal ganz anders irgendwie dann darstellen, und dann musst du auch viel mehr auf Synergie bauen. Also in westlichen Rollenspielen basiert es eher auf dieser Idee, dass du halt einen Heiler, einen Magier und einen Kämpfer vorne hast, und das, damit ist die Synergie, hat sich schon erledigt, wohingegen du in japanischen Rollenspielen ja oft genug einfach auch Attacken kombonen musst oder so ein Kram. Und auch viel öfter auch Einfluss auf andere Figuren hast. Auch im Westrollenspiel hast du außer dem Heiler meistens eigentlich keinen großen Einfluss auf andere Figuren. Wohingegen sich im japanischen Rollenspielen oft genug ja fast alle Figuren gegenseitig auch beeinflussen können mit Buffs und anderen Dingen. Ich glaube, das macht so ein bisschen den Unterschied, warum sich das Ganze auch ein bisschen anders anfühlt. So. Also, ja, ich glaube, das macht halt vor allem dann was aus, wenn du zum Beispiel, ich meine, klar, letztendlich in dem Skyrim macht es einen Unterschied, ob du einen Magier spielst oder ob du, keine Ahnung, Krieger spielst. In JRPGs ist es natürlich da noch mal verschieden. Zum Beispiel jetzt Tales ist, glaube ich, das extremste Beispiel. Du hast halt, oder Star Ocean, wenn du halt 7, 8 Charaktere hast, die alle, sie haben alle verschiedene Movesets. Sie haben vor allem in Tales of Exilia, was ich gerade spiele, ist nicht mal so, dass also in früheren Tales-Spielen war es so, zumindest die Arts laufen eigentlich alle gleich ab. Es sei denn, du bist Magier, das ist wieder was anderes. Aber in Tales of Exilia, jeder hat nochmal eine eigene Spezialfähigkeit, die komplett beeinflusst, wie du diesen Charakter zu spielen hast. Und wo ich mich jedes Mal reinfuchsen muss, weil in Tales versuchst du schon manchmal deine Charaktere auch zu wechseln, je nach Situation. Und wenn du zum ersten Mal einen neuen Charakter in die Hand kriegst, du musst den völlig neu lernen zu spielen, als würdest du ein Beat'em up spielen. Ja. Der hat eine völlig neue Fähigkeit, die halt crucial ist, also die einsetzt. Und ja, ich glaube, das ist wirklich so ein Unterschied. Wobei ich natürlich auch sagen muss, in JRPGs ist natürlich oft der Fall, dass du nicht in dem Sinne Kontrolle darüber hast, was dieser Charakter für eine Rolle einnimmt. Also in den meisten JRPGs ist dadurch, dass die Charaktere schon komplett fertig charakterisiert sind, die eigene Story haben, einen eigenen Hintergrund haben, wenn du Aeris ist halt zum Beispiel eine Magierin, ja, die heilt, vor allem für Healing da ist. Du kannst sie nicht anders bauen. Du kannst damit Materia schon, hast du schon mehr Freiheit als in anderen Rollen JRPGs, aber trotzdem sind ihre Rollen schon sehr viel vorherbestimmter. Die Ausnahmen machen halt solche Spiele aus, die zum Beispiel in Final Fantasy V, wo du halt Jobsystem hast, wo du halt 4 in dem Sinne austauschbare Charaktere hast, die alle alles irgendwann machen können, oder in Final Fantasy X. Aber normalerweise ist es so, dass Charaktere in JRPGs auch keine Skills kriegen können, für die sie nicht gedacht sind. Also. Ja, klar. Das stimmt natürlich. Das ist in 80% der Fällen einfach so, dass du schon weißt, okay, der Charakter wird niemals heilen können, zum Beispiel. Ja. Immer gut, es ist natürlich letztendlich in westlichen Rollenspielen auch schon öfter so. Aber du hast auf jeden Fall recht, also du musst dich viel mehr mit deinen Charakteren auch auseinandersetzen. Das stimmt schon. Wohingegen du bei einem westlichen Rollenspiel oft einfach das, weil es eben alles auf Skilltrees beruht, weißt du, kennst du die grundlegende Struktur, musst dir quasi einfach nur angucken, jetzt habe ich die Wahl zwischen den 3 Fähigkeiten, welche kommt mir am sinnvollsten vor, die nehme ich, und dann geht's halt einfach weiter, und du hast dieselbe Entwicklung wie bei anderen Charakteren auch, und vor allem hast du ja meistens im Normalfall in einem westlichen Rollenspiel die Party auch schon relativ früh und schnell zusammen. Du kriegst ja nicht Mitte oder Ende des Spiels einfach noch neue Charaktere, wie das ja oft in JRPGs auch der Fall ist. Im Normalfall, ne, sammelst du die ersten 10 Stunden deine Party, dann suchst du dir deine Lieblingsparty raus, levelst die alle und dann spielst du mit denen gerade einfach das Spiel durch, und dann passt das schon. Sowas hast du ja zum Beispiel auch letztendlich bei JRPGs oft nicht. Ich weiß auch nicht genau, was da jetzt letztendlich besser oder schlechter ist. Also ich bin sowieso kein großer Partyrollenspieler, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich es tatsächlich lieber mag, und das ist wahrscheinlich einfach Gewohnheit, wenn ich am Anfang die grundlegenden Sachen erklärt kriege und mich danach selbst quasi einfach da reinfuchsen kann. Ich meine, das erfordert natürlich auch viel mehr Eigeninitiative, das westliche System quasi, ne? Weil du dich eben mit Skilltrees auseinandersetzen musst, ja, und weil du schon sehen kannst, was kommt in Zukunft. Und gerade im D&D-System gibt es dann ja oft auch diese Spezialklassen quasi, die du nur erreichen kannst, wenn du vorher eine Erstklasse wählst, dann eine bestimmte Zweitklasse und diese beiden Klassen auch in die, ne, spezielle Richtung Skills, sodass du quasi am Ende auf diese Klasse kommst. Dadurch musst du dich einfach in das System ein bisschen reinfuchsen und selbst viel lesen, wohingegen das JRPG dich an die Hand nehmen muss, weil es einfach nicht dasselbe System überlässt. Also du kannst dich nicht einfach einmal einlesen und kannst dann das restliche Spiel mit diesem Wissen quasi weiterspielen, sondern du musst Mitte des Spiels einfach nochmal zusätzliche Dinge lernen oft. Das passiert ja eigentlich nicht in den meisten westlichen Spielen. Ja, ich glaube, da gibt's auch nichts, was irgendwie besser ist oder ja. Also ich meine, ich kenne beide, oder wenn man es jetzt mal genreübergreifend macht, wenn ich ein JRPG spiele, dann gehe ich erstens immer davon aus, das ist ein 70-Stunden-Moloch, sage ich jetzt mal. Vor allem 70 Stunden Story-intensiv. Stimmt. Und dementsprechend gebe ich dem Spiel dann auch die Zeit, dass ich sage, okay, normalerweise, man muss natürlich sagen, was JRPGs auch vorwurf, was oft halt auch stimmt, ist, die Dialoge sind kommen auch vor, dass man sagt, naja, der Dialog war jetzt ein bisschen unnötig oder den hätten wir jetzt auch nicht gebraucht. Ja. Aber letztendlich, sie nehmen sich relativ viel, also die Einstiege sind meistens etwas langsam, also das ist ja auch etwas zum Beispiel, was bei Persona, zum Beispiel, ich meine, Persona ist halt 100 Stunden lang ungefähr und dann nimmt sich halt die Zeit, bis in diese neue Stadt, du erkundest diese Stadt, lernst halt die Leute kennen, du hast super viele Sequenzen von, wo du siehst, wie diese Charaktere erst miteinander interagieren, wie sie sich kennenlernen und du lernst dann die ersten Facetten von den Charakteren kennen. Das ist halt etwas, was in einem JRPG extrem wichtig ist, weil natürlich dort auch die Party, wie wir schon vorher gesagt haben, weil die Party extrem wichtig ist, die Party normalerweise sehr, sehr stark ausgearbeitete Charaktere sind und dementsprechend dieses Spiel sich dann immer die Zeit nimmt, diese Charaktere einzuführen. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, ja, sie machen es sich, also das verbindet dann das mit der Mechanik. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, okay, das Spiel, also das ist zum Beispiel das, was bei Final Fantasy 13 irgendwie einem nicht gefällt, ist, dass du das Gefühl hast, dass du kannst jetzt schon frei spielen, aber du hast trotzdem immer noch das Gefühl, es gibt dir absichtlich diese Sachen nicht. Während es bei vielen anderen so ist, dass du sagst, in den ersten 5 Stunden hast du noch nicht alle Möglichkeiten, aber du hast das Gefühl, du bist jetzt auch noch in der Story-Einführung. Also du hast noch nicht das Gefühl, dass du bist schon völlig frei in der Spielwelt, sondern du hast immer noch das Gefühl, du bist immer noch im Teil von dem, was man irgendwie Intro nennen könnte. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist Final Fantasy 7. Bis du zum ersten Mal auf die Weltkarte rauskommst, gehen locker 5 Stunden. Ja. Und in diesen 5 Stunden hast du zwar auch noch nicht alle Gameplay-Möglichkeiten, aber du hast trotzdem noch das Gefühl, du bist trotzdem sowieso noch im Story-Intro. Das macht nicht so viel aus, also noch nicht alle Möglichkeiten hast, weil du eh noch nicht Zugriff auf die ganze Welt hast. Und ich glaube, viele von uns, die Final Fantasy 7 erstmal gespielt haben, war so, naja, du fährst mit diesem Motorrad raus aus der Stadt und betrittst diese Welt und denkst so, what the fuck, das geht jetzt erst richtig los. Das ist schon 5 Stunden intensive Story und so weiter hinter dir. Das stimmt. Es kann natürlich auch reinziehen, da hast du natürlich auch recht. Also es kann natürlich auch quasi ein Mehrwert sein, wenn du eben gerade im Falle von Final Fantasy einfach da sitzt und denkst so, wow, das ist jetzt schon ziemlich beeindruckend, dass ich jetzt schon 5 Stunden coole Story-Kram hinter mir habe und jetzt geht das Spiel jetzt eigentlich richtig los, das kann ja auch cool sein. Die Frage ist vielleicht so ein bisschen, gibt es eigentlich in japanischen RPGs sowas wie überhaupt ein richtiges Tutorial? Ich glaube, das ist so die Sache tatsächlich, ich glaube, bei den meisten westlichen RPGs endet die Einführungsphase in das Spiel mit dem Tutorial. Und das Tutorial ist wirklich sehr klassisch, wie man sich das eben im Westen vorstellt. Du hast am Anfang eben diesen einen kleinen Ausschnitt der Spielwelt, egal ob du ein Open-World-Game hast oder nicht, hast du am Anfang einfach einen relativ kleinen Ausschnitt der Spielwelt, in dem dir erstmal die grundlegenden Sachen erklärt werden, wo die Gegner und alles andere super praktisch platziert ist und es immer irgendeinen Mentor oder eine Stimme oder sonst irgendwas gibt, oder wenn es einfach nur Textfenster sind, die dir sagen, so, in der nächsten Gasse befindet sich jetzt ein Gangster, der dem Rücken zu dir steht. Jetzt üben wir mal anschleichen und den von hinten ausschalten, so, weißt du? Und dann denkst du die ganze Zeit, naja, das wird in dieser Situation wird es später im Spiel nicht mehr geben, aber jetzt, ich akzeptiere quasi dieses Geskriptete, weil es eben einfach nur so ein kleiner Sandkasten ist, in dem ich mal ein bisschen ausprobieren kann und dann gehe ich in die echte Welt und das geht auch relativ schnell. Ja, es kommt drauf an, also dieses klassische Tutorial gibt's, jetzt wo ich gerade so überlegt habe, während du es gesagt hast, in den meisten JRPGs gibt's nicht so dieses klassische Tutorial. Genau, das meine ich nämlich, ja. Meistens hast du dann meistens im ersten Dorf irgendwie so einen Typ stehen, den du ansprechen kannst, aber nicht musst. Der dann sagt, ja, möchtest du nochmal durch die Basics des Kampfs durchgehen, zum Beispiel. Sowas gibt's dann. Oder es schmeißt sich wirklich in den ersten Spielen komplett rein. Bei Tales zum Beispiel so der Moment mittlerweile so, dass es schon eine Art Tutorial gibt. Das erste Mal, dass du ein Monster begegnest, kommt dann kurz so ein Fenster und erklärt dir kurz, okay, die wichtigsten Sachen. Und bei Tales ist es mittlerweile auch so, das erklärt dir dann Kampf für Kampf dann neue Mechaniken, weil eben Tales mittlerweile super viele Mechaniken hat und dadurch, dass es halt ein actionbasiertes Kampfsystem ist, du halt diese Mechaniken alle brauchst, ausweichen und so weiter. Aber ansonsten früher, zum Beispiel Final Fantasy 7, du springst ja raus und bist sofort im Zufallskampf und musst es dann halt selbst so ein bisschen, wobei ich natürlich sagen muss, ist halt ATB-System, rundenbasiert, ist relativ selbsterklärend normalerweise. Ja, stimmt. Aber so dieses klassische Tutorial ist manchmal auch, ja, ist manchmal ein bisschen schwer einzubauen, habe ich das Gefühl. Sie überlassen es dann meistens dir, ob du das dann brauchst oder nicht. Normalerweise steht dann irgendwie so ein Typ, so ein alter Meister oder sowas, den du dann ansprechen kannst. Ja, ich weiß, also um nochmal ein paar Beispiele zu nennen, was ich zum Beispiel für ein richtig sehr gelungenes Tutorial halte, ist eben das von Fallout 3 tatsächlich. In Fallout 3 im Tutorial ist es letztendlich so, dass du... Das Spiel bringt dir seine Mechanik bei, indem es dir das Aufwachsen im Vault simuliert. Das heißt also am Anfang zum Beispiel, du wirst halt geboren und bist ein kleiner Junge und dann geht es erstmal um die einfache Steuerung. Dann sind es quasi deine ersten Schritte in deinem Leben, die du mit der Steuerung quasi meisterst. Und dann bist du in so einem kleinen Spielgehege, ne? Das kennen wir ja alle mit diesen kleinen Holzstäben drumherum und dann musst du eben vom einen Ende ans andere laufen und wirst dann eben gelobt von deinem Vater so ungefähr. Und dann bist du irgendwann Jugendlicher und so ein Kram und dann kriegst du irgendwann deine Geburtstagsfeier, wo du fast irgendwie erwachsen wirst und dann wird dir beim Erwachsenwerden so ungefähr, du kriegst dann so eine BB-Gun, also so eine kleine, bei uns heißen die, glaube ich, hier so Soft-Air-Pistolen quasi. kriegst du so eine kleines Gewehr. Und dann sagt dann, ne, dein Vater quasi geht mit der Runde, sagt so, hier unten, dann kannst du mal auf so ein paar auf Kakerlaken schießen, so ungefähr. Und das ist dann dein erstes Schießtraining. Und dann kriegst du zum Beispiel auch dein Pip-Boy, also diese, ne, das ist ja quasi Menü und Map und Questlog und alles in einem. Das kriegst du dann auch quasi zum Geburtstag geschenkt, kannst es erstmal ausprobieren. Und so quasi erklärt dir das Spiel nach und nach quasi deine ganzen, also alle Fähigkeiten, die du hast, lernst du selbst im Erwachsenwerden. Das ist natürlich ein super geschickte Art und Weise, dieses Tutorial zu verkaufen, weil zum einen macht es in dem Moment storytechnisch Sinn, dass du noch nicht so viel kannst oder dass du es gerade lernst, weil es eben tatsächlich die Punkte in deinem Leben sind, an denen du das lernen würdest. Und zum anderen ist es einfach so, dass es natürlich super, es wirkt nicht restriktiv in der Hinsicht, weißt du? Also du hast das Gefühl, das ist jetzt alles nur so blöd geskriptet, sondern das ist einfach etwas, das sich irgendwie jetzt gerade natürlich ergibt, weil du eben einfach in der Situation steckst. Und es führt dich in die Charaktere ein, es führt dich in die Welt ein, in die Story ein, das alles super natürlich und ohne großen Übergang, sodass du das Gefühl hast, wenn du rauskommst, das war jetzt irgendwie nicht quasi ein artifizieller Teil der Welt, der mir gezeigt wurde, damit die Mechanik funktioniert. Weil oft in Tutorials ist ja das Problem, dass die Mechanik so ganz offen zutage liegt. Was einen ja so ein bisschen stört. Es erzeugt keine wirkliche Immersion-Tutorial, weil du die ganze Zeit merkst, naja, das ist halt konstruiert. Wohingegen das in dem Tutorial super gut funktioniert. Du hast nie das Gefühl, das zieht dich schon gleich in die Welt rein. Das ist super immersiv. Weil du eben von Anfang bis zum Ende quasi, ne, von deiner Kindheit bis zu deinem letztendlichen Verlassen des Vaults quasi einfach die ganze Geschichte erlebt, die da vorhergeht. Und das kann dir auch gleich schon die Story erzählen, warum du den Vault verlässt, während es im Tutorial dir die Sachen beibringt. Also extra, ich finde es eins der geschicktesten Tutorials, das ich bislang so gespielt habe, weil es eben sich nicht anfühlt wie ein Tutorial. Ich meine, ganz komisch war das in Anführungszeichen Tutorial in Resident Evil 6, wo ich das Gefühl hatte, du weißt noch, diese Szene, wo Chris und, ich habe den Namen der Frau schon nicht vergessen, sich da so die Hand geben. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Tutorial, wie, okay, es kann in Zwischensequenzen auch Quicktime-Events geben. So, wegen, drück jetzt bitte X, damit sie sich die Hand halten. Ja, stimmt. Weißt, so. Ja. Und vor allem, was bei Resident Evil 6 mir gar nicht gefallen hat, ist, Resident Evil 6 beginnt ja ähnlich wie in Uncharted 2, damit, dass du schon mitten in der, fast am Ende sozusagen einsteigst und am Ende wieder dahin kommst. Und sozusagen, oh, wie kam es eigentlich dazu? Ja. Und es aber dann in der Sequenz, wo du nochmal dahin kommst, ist alles komplett anders ist als am Anfang. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Da sag ich so, what the fuck, Mann, das kann doch gar nicht sein. Ich meine, es gibt, das Problem ist so ein bisschen, das ist ja so einer von vielen Punkten, über die man sich bei Resident Evil ein bisschen beschweren könnte, aber ich weiß, was du meinst, weil in der Situation, das haben wir auch beide damals gesagt, als wir die gespielt haben, waren wir auch beide so, hä? Das ist doch dieselbe Szene und davor war es so, dass eben im Intro ist es so, dass das Intro kann man nur solo spielen, noch nicht im Koop. Das heißt, man kann nur Leon steuern. Und ich habe schon wieder vergessen, wie seine Partnerin da heißt. Auf jeden Fall seine Partnerin zum Beispiel liegt verletzt am Boden und Leon muss sich halt stützen und sie quasi durch den nächsten Abschnitt des Spiels irgendwie durchzerren quasi so ungefähr. Und sie kann sich nicht wirklich wehren, du kannst sie auch noch nicht spielen, es ist alles noch solo. Dann steigst du in den Koop-Teil ein und wenn du dann im Koop-Teil wieder an derselben Stelle bist, dann spielt ja einer von beiden diesen Charakter. Und dann sind beide Charaktere fit. Es gibt das ganze Problem gar nicht mehr. Es gibt die ganze Situation gar nicht mehr. Und das Problem ist ja, dass es in dem Tutorial eigentlich schon Story gab. Ja. Nämlich, dass Leon dann mit Hannigan noch telefoniert und meint so, ja, sie ist verletzt, ich suche hier mal nach Kräuter und so weiter. Und das fällt halt komplett flach. Ist halt so, keine Ahnung. Das kannst du halt nicht machen. Ich meine, Uncharted 2 ist zumindest so, wenn du an die Stelle zurückkommst, du machst genau das Gleiche. Es ist Sequenzen, selbe Stelle. Ich meine, es ist natürlich auch zugegebenermaßen schwierig. Entweder hätten sie schon Koop im Intro, also in diesem kleinen Tutorial machen müssen, oder sie hätten quasi einfach dafür sorgen müssen, quasi, dass sie demjenigen zu dem Zeitpunkt einfach die Kontrolle entziehen. Aber beides wäre mir ehrlich gesagt auch lieber gewesen. Da hast du absolut recht. Also mir wäre es auch lieber gewesen, als derjenige, obwohl ich weiß gar nicht, ich habe Leon gespielt, aber mir wäre es trotzdem. Ja, du hast Leon gespielt. Aber es wäre mir trotzdem lieber gewesen, wenn in der Situation der eine Koop-Partner eben einfach nichts machen kann. Da hätte ich gar kein Problem mit gehabt, weil so ist einfach das. Weil es halt ist. Und es macht halt Sinn. Und es ist ja auch nicht lang, es sind 3-4 Minuten oder so, also das ist ja kein Problem. Oder wenn man eben quasi einfach dann im Intro schon die Möglichkeit fürs Koop gibt und dann einfach quasi einen Weg drumherum findet, um die Tutorial-Sachen zu erklären, kann man ja. Wäre ja auch nicht viel schlechter gewesen. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, es geht halt um diesen geschickten Einstieg in die Spielwelt so ungefähr. Und gerade bei Fallout finde ich es extrem gut gelungen. Aber auch wieder da, du hast halt eben das klassische Rollenspielsystem mit Skills, mit Perks und dergleichen. Das ist also, wie gesagt, ein graduell entwickeltes System, das man einfach am Anfang versteht und dann so anwenden kann den Rest des Spiels, wo sich nicht mehr viel grundlegend ändert, was natürlich vielleicht einfach in JRPGs nicht funktioniert. Ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich bei sowas, um das ein bisschen zusammenzufassen, ist, dass man nicht dieses restriktive Gefühl hat. Wenn du wirklich, wie du es jetzt bei Final Fantasy vorhin beschrieben hast, klang so ein bisschen danach, als ob man eben die ganze Zeit das Gefühl hat, ich bin noch im Tutorial. Mich nimmt noch jemand an die Hand. Und zwar so ganz offensichtlich. Und ich komme einfach, egal wie gut ich das Gefühl habe, wie ich das Spiel verstanden habe, ich komme einfach nicht zu dem Punkt, wo ich mich wirklich jetzt komplett frei fühle in dem Spiel. Und selbst bei Schlauchlevels gibt es ja ein Gefühl von Freiheit, ne? Also selbst bei Schlauchlevels kann man ja das Gefühl haben, entweder das ist jetzt hier alles geskriptet für meinen Benefit und alles nur so vorbereitet, damit ich da jetzt leicht durchkomme, oder jetzt bin ich quasi an dem Punkt angelangt, wo das Spiel gegen mich vorgeht, quasi so gut es kann, und ich mich eben so gut ich kann wehren muss. Mit allem, was ich zur Verfügung habe. Und das ist, glaube ich, etwas, was mich irgendwie oft genug da ein bisschen abturnt. Also ich habe ja zum Beispiel damals auch The Last Remnant angespielt, so ein bisschen von einem Kumpel, hab's nicht durchgespielt oder sowas, und muss schon sagen, dass mir da am Anfang immer das Gefühl hatte, so, ich komme nicht an diesen Punkt, wo das Spiel mich endlich in Ruhe lässt. Weißt du, wo ich habe immer das Gefühl, der sitzt immer noch hinter mir und schaut mir über die Schulter, um mir zu sagen, was ich machen soll. Ich glaube, es ist wirklich, wirklich schwierig, das richtig zu kriegen. Ja. Also zum Beispiel bei Final Fantasy VII habe ich das, ist glaube ich so dieses Paradebeispiel, weil das Intro eben so klar abtrennbar ist. Ja. Während du ja dann irgendwann dann in Midgar rumläufst, hast du schon das Gefühl, du spielst jetzt schon dieses Spiel. Du hast zwar nicht, noch nicht diese Weltkarte und du kannst dann da rumlaufen und so weiter, aber du bist zwar in dieser Stadt gefangen, in Anführungszeichen, aber trotzdem hast du da schon das Gefühl, okay, du bist jetzt, das ist jetzt schon das Spiel. Ja. Obwohl du auch trotzdem immer noch das Gefühl hast, du bist immer noch so in dieser Einleitung, was die Story angeht, weil, keine Ahnung, ist halt so. Ja. Während es halt, zum Beispiel, das ist ja zum Beispiel das, was mich in Tales of Grace gestört hat. Und da ist es halt, das ist eine Designentscheidung, dass man sagt, man beginnt mit denen in ihrer Kindheit, weil das ein wichtiger Einschnitt in ihrem ganzen Leben ist. Finde ich völlig okay. Das Problem ist natürlich, Tales of Grace F hat eines der coolsten, vielleicht das zweitbeste JRPG-Kampfsystem aller Zeiten. Und ich habe viele Kampfsysteme gespielt. Und das ist ein mega Lob, was ich ausspreche. Und das Problem ist aber, du beginnst halt als Kind. Ja. Und als Kind hast du, was die Combo-Dings angeht. Das habe ich nämlich neulich mehr, als ich bei einem Kumpel nämlich im Coop angefangen, Tales of Grace zu spielen. Wenn man das Spiel am Ende schon kennt, das ist am Anfang, das Combo-System ist so restriktiv, dass, wenn man es nicht wüsste, schon sagen könnte, naja, irgendwie ist nicht so cool. Der Charakter hat noch nicht nicht so viele Skills, dass du da wirklich oder dass es wirklich was ausmacht, wie du die Kombos dranhängst. Du machst einfach random irgendwas und das macht dann keinen Spaß. Und wenn ich dann weiß, naja, später macht es halt einen Unterschied, wie du deine Kette machst, und zwar einen richtig deutlichen Unterschied, dann ist es halt echt schwierig. Also deswegen Tales of Grace F, das Intro, das hat mir absolut gar nicht gefallen. Diese Childhood Arc, die hätte man sich komplett sparen können, meiner Meinung nach. Oder hätte es einfach in Videosequenzen von mir aus abarbeiten können. Aber du hast da schon, glaube ich, 3-4 Stunden Gameplay, wo du mit den Kindern spielst. Ich hatte am Anfang das Gefühl, man muss sich ja erst in diese neue Kampfsystem reingewöhnen. Und wenn man da das Gefühl hat, man hat noch nicht die Möglichkeit oder man sieht noch nicht die Stärken dieses Systems, ist es ganz schwierig, weil da hat auch jeder gesagt, du musst erstens den Schwierigkeitsgrad hochstellen, du musst einfach da durch und dann öffnet sich das Kampfsystem richtig. Ja. Dann ist es auch eines der besten Kampfsysteme der Welt, aber das war zum Beispiel eines der Intros, wo ich sagen würde, naja, das hätte man anders machen müssen. Ja, das ist halt so ein bisschen auch die Sache. Also ich glaube, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich habe ja auch da, zu dem Zeitpunkt habe ich ja auch großteilig zugeguckt noch, ne, bei Tales of Crisis F. Das ist quasi genau das schlecht, also so ist es quasi schlecht gelaufen. Das ist letztlich ja genau dasselbe, was Fallout auch macht, aber einfach nur in zu restriktiv und zu lang, vor allem, glaube ich. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, Ich glaube, das Problem ist, ich meine, JRPGs Intros sind immer lang. Ja. Und dementsprechend muss man halt da immer aufpassen, dass man halt diese Länge in irgendeiner Hinsicht ja gameplay-technisch gut überbrückt. Ich meine, klar, solche Persona macht das in dem Sinne anders. Persona ist vom Gameplay eigentlich recht easy. Das Einzige, was man wirklich da wissen muss, ist das Fusion-System von Dämonen, was extrem wichtig, also von Personas, was extrem wichtig ist und auch ein bisschen komplex ist. Aber das Intro von Persona ist fast komplett auf der Seite des von Story und das Gameplay, was du außerhalb der Dungeons hast, nämlich dieses Social Interacting und so weiter. Ja. Und dementsprechend ist es da noch was anderes, als das Gefühl hast, dass Persona irgendwie so aus zwei Spielen besteht und du dementsprechend dann, ja, das ist schwer zu beschreiben. Also nach 5 Stunden, wenn du das erstmal in den Dungeon reinkommst, das Gefühl, du spielst jetzt wieder ein komplett anderes Spiel, weil das jetzt ist der Dungeon Crawler Persona, während du vorher die Visual Novel Persona gespielt hast. Okay. Ja, ich würde sagen, mich huckt das halt, weil ich das Gefühl, okay, die Visual Novels bestechen halt dadurch, dass sie extrem interessante Charaktere, interessante Stories haben. Und du dann zum ersten Dungeon bist, oh cool, jetzt bin ich im Dungeon, jetzt kann ich wieder das und das machen. Aber du hast nicht das Gefühl, das fehlt am Anfang, weil du das Gefühl hast, du spielst jetzt gerade eh einen anderen Typ von Spiel. Ja, okay. Ja, das ist natürlich was anderes. Du hast quasi einfach bei Person natürlich auch einfach diese zwei Arten von Spielen. Du hast so zwei Spiele im einen, ja. Genau. Das merkst du ja relativ früh, klar. Also du hast halt einfach diese zwei Teile des Spiels. Das ist fast so ein bisschen wie, ich meine, das ist natürlich ein ganz anderes Prinzip, aber so ähnlich, dass man, wie man zum Beispiel in den Total War Spielen eben die Strategiekarte hat und die Echtzeitstarten, die sich beide grundlegend anders spielen und beide gehören zum Spiel dazu, beide musst du bewältigen, aber beide fühlen sich ganz anders an, so ungefähr. Also ich weiß schon, was du meinst auf jeden Fall in der Hinsicht. Das ist tatsächlich, ich weiß auch nicht so genau, also ich kann nicht so genau sagen, was mir da letztendlich besser gefällt. Ich weiß nur, dass ich mir bei JRPGs öfter so vorgekommen bin, als ob ich zu lange an die Hand genommen werde oder es zu lange dauert quasi, bis ich an einem Zeitpunkt bin, wo ich mich komplett frei bewegen kann. Aber ich glaube, das ist wirklich so eine Geschmackssache, weil ich habe da zum Beispiel das Gefühl, wie du ja bei Skyrim schon gesagt hast, es lässt sich jetzt komplett in die Welt und es ist cool, dass du Freiheiten hast, aber ich habe dann das Gefühl, okay, jetzt schon nach einer halben Stunde ist das Narrativ komplett abgebrochen. So nach dem Motto, ja, so, keine Ahnung, Fall, ja. Jetzt mach, was du willst. Und dann habe ich wieder das Gefühl, okay, jetzt muss ich selbst mich dazu entscheiden, ob ich das Narrativ oder ob ich die Hauptstory weiterfahren will oder nicht, aber das, was du schon gesehen hast, ist zu kurz, also dass ich das Gefühl dafür kriege, was ist jetzt denn eigentlich für mich spannender? Wäre es denn jetzt für mich spannender, jetzt erst die Hauptstory zu machen oder nicht? Und dann mache ich einfach random irgendwas. Das kann Spaß machen, aber ich habe dann trotzdem das Gefühl, ich habe irgendwie diesen Sense of Purpose habe ich gerade gar nicht mehr. So. Das ist natürlich in Skyrim auch extrem, da hast du absolut recht. Also das hat ja das große Problem, was ja meisten Leute bei Skyrim anprangern. Ich unter anderem auch die Storyline einfach der Main Quest. Und auch allgemein die Storylines. Also ich muss auch sagen, selbst Oblivion, was ja für mich, also ich habe ja immer schon gesagt, Oblivion ist mein Lieblings Elder Scrolls. Und das ist auch gerade in der Hinsicht die Hauptstory... ist auf jeden Fall besser. Sie ist auch bei weitem nicht so stark, wie sie sein könnte oder wie es in anderen Spielen der Fall ist, aber sie ist wesentlich besser, aber vor allem sind die einzelnen Storylines besser. Also zum Beispiel die Storyline von der Diebesgilde und von der Dark Brotherhood ist in Oblivion 1000-mal besser, als es in Skyrim der Fall ist. Und das ist dann natürlich ein ganz anderer Motivationsfaktor, wenn du immer wieder über diese langen Storylines stolperst, die eben so motivierend sind quasi, dass es allein schon wegen denen ausreicht. Wie gesagt, also besser oder schlechter, das ist wahrscheinlich auch einfach eine Frage, die man nicht beantworten kann. Das ist ja auch okay, so darum ging es ja letztendlich auch gar nicht. Also wir wollten ja letztendlich auch nur ein bisschen auf die Unterschiede aufmerksam machen. Ich finde tatsächlich, was ich das Gefühl habe, ist, dass Render-Sequenzen ein bisschen aussterben in Intros. Ich finde, habe das Gefühl, immer mehr wird in Spielgrafik gemacht und bin auch sehr glücklich darüber. Also ich muss sagen, Spielgrafik ist natürlich auch letztendlich, Intro-Sequenzen sind cool und es gibt immer noch so klassische Intro-Sequenzen und auch gerade Blizzard ist ja eine Firma, die das heutzutage immer noch so macht. Oder Square Enix. Die gefallen mir auch, aber ich muss sagen, reinziehen tut mich trotzdem meistens einfach die Ingame-Cutscene oder eben einfach das interaktive Intro. Ich glaube, das Ding ist einfach, ich meine, vielleicht haben wir auch darüber schon mal geschrieben, als wir über Rennen oder über Sequenzen gesprochen haben, ist, früher hat eine Rennersequenz dir ungefähr versucht, dir zu vermitteln, wie du dir dieses Spiel vorzustellen hast, wenn du dir es sozusagen in der echten Welt vorstellen würdest. Ja. Also, keine Ahnung, du hast halt eine, ich weiß nicht, letztendlich eine Render-Sequenz aus WC3 sieht super, also du kannst dir vorstellen, okay, so sieht diese Welt aus, so sehen diese Charaktere aus, so verhalten sie sich und dann hast du halt diese Obendrauf-Ansicht und Comic-Grafik, blablabla. Ja. Oder letztendlich auch die Render-Sequenz, die dann im Nachhinein für die 2D-FFs gemacht werden. So stellst du dir so sollten die Charaktere eigentlich aussehen, wenn wir die Technik dazu gehabt hätten. Oder auch selbst in einem 10er noch, wo du das Gefühl hast, so musst du dir diese Welt vorstellen. Ja. Das ist eigentlich unsere Vision, aber wir können sie in der Spielgrafik noch nicht machen. Und heutzutage wurden die Spielgrafik schon so aus wie zum Beispiel in einem The Last of Us. Denkst dir, naja, brauchst du halt nicht mehr diese Art und Weise zu zeigen, wie das eigentlich aussehen sollte. Richtig, du brauchst dich mehr damit beeindrucken, weil du es halt eben in-game darstellen kannst. Ist ja auch cooler. Also ich meine, oft genug hat man ja bei diesen Spielen dann auch das Gefühl, dass sie eben losgelöst sind von der Intro-Sequenz. Die Intro-Sequenz vermittelt dir etwas und letztendlich findest du zum Spiel nicht wieder, deswegen ist es schon fast egal. Also wobei man halt sagen muss, das als Stilmittel immer noch zu benutzen, zum Beispiel, auch wenn die Grafik zum Beispiel an der Final Fantasy 13 auch in der Spielkram mittlerweile gut aussieht, was ja auch früher immer, oder warum man früher diese Render-Sequenzen auch so cool gefunden hat, ist ja, sie kommen immer dann, wenn ein ganz spezieller Moment ist. Und das sind dann diese Momente, die du halt nie vergisst. Und in Tales machen sie zum Beispiel Anime-Sequenzen, aber wenn so eine Sequenz kommt, eine Render-Sequenz in einem Final Fantasy, auch in einem modernen Final Fantasy, weiß, okay, diese Szene ist absolut essentiell. Ja. Und das ist noch etwas, was ich als Stilmittel immer ganz cool finde, weil das Spiel dann in dem Sinne sozusagen dir den Hint gibt, okay, diese Sequenz ist wichtiger als andere. Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Ich glaube, da haben wir tatsächlich auch ausführlich drüber geredet beim Render-Sequenzen-Hauptthema, das wir schon mal hatten. Aber wenn ich jetzt schon mal ein Beispiel hatte für ein schlechtes Intro, was würdest du denn sagen? Was ist ein Intro, was auf jeden Fall schief gegangen ist, deiner Meinung nach? Hast du da eins, oder? Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich eins hätte. Also ich kann mich an viele erinnern, die ich relativ unspektakulär fand. Nicht unbedingt, aber deswegen richtig, richtig schlecht, weißt du? Also wie gesagt, was ich, glaube ich, schon mal hatte, war eben zum Beispiel jetzt nicht unbedingt ein Intro, aber eben die Einstiegssequenz von The Last Remnant, wo ich das Gefühl hatte, irgendwann, das nimmt mich zu lang an die Hand. Das ist mir zu anstrengend, mich da so ewig durchzufuchsen. Grundlegend stört es mich auch immer, wenn man Tipps zum Beispiel die erste halbe Stunde im Spiel einfach nicht abstellen kann. Weißt du, die poppen immer wieder auf, wenn dieselbe Situation kommt oder sowas. Also gibt ja auch oft genug Tutorial-Missionen, die lang genug sind, dass man dass man gewisse Situationen zwei oder dreimal erlebt und jedes Mal sie wieder aufs Neue poppt das Ding auf. Und gerade weil ich das am Anfang nicht überspringen kann, habe ich das Gefühl, meine Güte. Sowieso optionales Tutorial finde ich sowieso wesentlich angenehmer als ne, als ein Tutorial, das, dem du aufgezwungen bist am Anfang der Story, so ungefähr. Es sei denn, dass, wie gesagt, die Story ist super, super wichtig, wie zum Beispiel bei Fallout, weil da eben die quasi, ne, da wird dir ja alles erklärt, was das Spiel grundlegend ausmacht, eben die Vaults und so ein Kram, wo du herkommst und sowas, warum du diese Main-Quests hast, die du hast. Da ist natürlich dann mandatory, aber da ist auch gut genug gemacht, dass mich das nicht groß stört. Ansonsten so ein richtiges Beispiel für eine richtig schlechte Intro-Sequenz oder einen schlechten Einstieg habe ich, glaube ich, gerade nicht. Also zumindest kein spezifisches Spiel, das mir jetzt da irgendwie gerade in den Sinn kommen würde, muss ich sagen. Was ja an sich auch eine gute Sache ist. Und ich meine, man muss halt auch einfach sagen, ich meine, wir haben jetzt natürlich über, vor allem über Extrembeispiele. Ich glaube, die meisten Spiele haben ein relativ ähnlich aufgebautes Intro irgendwie. Vor allem, ich meine, JRPGs sind halt meist, keine Ahnung, du fängst irgendwo in einem Dorf an, keine Ahnung, bist irgendwie so ein cooler Held oder halt irgendein normaler Bauernjunge und ja, es geht halt los. Ich meine, so dieses klassische Pokémon-Intro. Ja. Wachst halt da auf, kriegst dein erstes Pokémon, läufst halt raus, fertig. Ja, stimmt schon. Ja, weiß ich auch nicht. Also wie gesagt, so ein schlechtes Beispiel habe ich nicht, aber das ist ja wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste. Ist ja besser, lieber ein gutes Beispiel zu haben. Ja, dann würde ich sagen, sind wir letztendlich mit dem Hauptthema auch ungefähr durch. Willst du noch irgendwie speziell irgendwas sagen oder haben wir jetzt mittlerweile alles erwähnt? Ich meine, wir sind auf vieles eingegangen. Ich habe immer noch, glaube ich, einige Beispiele für positive Spiele, die es besonders gut gemacht haben. Aber ich habe nur noch so ein Beispiel, was komisch ist, weil das ich hatte, als ich diese Folge vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, das haben wir auch gestern nochmal gesagt, ich hatte auf jeden Fall Final Fantasy VI im Kopf. Ja. Aber wenn man sich darüber nachdenkt, ist die Intro-Sequenz von Final Fantasy VI unfassbar unspektakulär. Weil man sieht nur, wie Terra und Biggs und Wedge in ihren Magitek-Armors Richtung Nashi laufen. Ungefähr für 3 Minuten oder so. Und dabei dann die Musik läuft und die Namen von den wichtigsten Machern. Aber sie ist mir trotzdem so stark im Kopf geblieben, weil diese Sequenz einfach irgendwie so memorable ist, wegen der Musik, wegen dieser ganzen Atmosphäre, die Stimme, die sie schon erzeugt, wenn sie durch mit diesen 2D-Sprites einfach nur diese Landkarte langlaufen und dann diese epische Musik kommt. Und ich dachte so, warum ist mir das eingefallen? Keine Ahnung, das ist eines der memorablesten Openings, das ich kenne, obwohl es noch unspektakulärer ist als wahrscheinlich jedes Elder Scrolls Opening. Ja. Und stimmt schon, aber ich glaube, ich meine, da in dem Fall verbindest du, glaube ich, auch für dich einfach viel Musik. Zum Beispiel, ich hätte mich null an Final Fantasy VI Intro erinnern können. Ich hätte das, glaube ich, nicht mehr gewusst. Ja, wie gesagt, ist halt auch total unspektakulär. Ja. Ich glaube tatsächlich, das verbindest du eher mit Musik, weil für dich Musik einfach so wichtig ist. Also dadurch, dass ich das, glaube ich, mit Musik nicht verbinden würde und könnte, wäre es bei mir halt so, keine Ahnung. Also ja, ich glaube, das ist vielleicht so ein Element, was ich nur kurz so sagen wollte, weil ich das auch so zu Chrono Cross gesagt habe. Intro-Musik ist auch etwas, was normalerweise immer ganz besonders ist, weil es ist ja immer so, die ist meistens sehr melodisch und sehr besonders, weil sie halt auch sozusagen das Main-Theme des Spiels einführt. Ja. Und dementsprechend schon die ganze musikalische Note von Anfang an einführt. Und ich glaube, das ist so etwas, was, glaube ich, für mich auch immer besonders wichtig ist, was mich dann auch in so eine Spielwelt reinziehen kann. Eben ein richtig cooles Main-Theme gleich am Anfang des Spiels. Ja, absolut. Ich meine, das stimmt auch. Ich meine, du hast ja heute den ganzen Nachmittag über den Final Fantasy XIV Soundtrack gehört. Ich muss auch sagen, der hat mir super, super gut gefallen. Also, wenn du natürlich einen guten Soundtrack hast, aber ich meine, darüber haben wir auch schon geredet. Westliche Spiele arbeiten halt anders mit Soundtracks. Ich meine, das Thema hatten wir ja schon und entsprechend, ja, müssen wir da, glaube ich, nicht mal intensiver drauf eingehen, aber das funktioniert vielleicht auch eher dann eben in japanischen Rollenspielen, im Gegensatz zu westlichen Rollenspielen, wo das eben nicht so unbedingt 100%, glaube ich, einfach umzusetzen ist. Einfach aufgrund der Art der Soundtracks. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zu unseren Tasties und da ich mich immer noch nicht so ganz entschieden habe, was mein Tasty ist, kannst du erstmal mit deinem starten, den ich ja letztendlich auf jeden Fall vollmundig mit unterstützen werde. Halb mit Tasty. Ja, Man hat ja schon im Intro dieser Folge gesagt, dass wir auf einer LAN waren und das Komische war nämlich, dass wir dann, ja, wir sind dann mit unseren PCs und ich mal beim Laptop und dann PC aufgehauen. Das erste, was wir machen, ist halt an den Fernseher gehen, wo zwar ein PC angeschlossen war, was aber auch hätte eine Konsole sein können, weil wir dann mit 4 Controllern vor dem Fernseher saßen und Towerfall Ascension gespielt haben. Ja. Und dieses Spiel ist, ja, Spiel, was sich am besten im lokalen Multiplayer spielen lässt, so klassisch ein bisschen wie Smash Brothers. Es geht darum, dass man mit bis zu 4 Spielern man einen Bogenschützen steuert. Der hat eine limitierte Anzahl an Pfeilen und die Steuerung ist super einfach. Man kann springen, man kann mit Pfeilen schießen und man kann dashen, womit man versuchen kann, Pfeilen auszuweichen. Oder wenn man kurz davor ist, getroffen zu werden und dann die Taste drückt, einen Pfeil auch auffangen kann. Mhm. Und das Spiel ist super lustig, dadurch, also es ist super schnell und super, also es wird schnell dann, wenn man zu viert spielt, dann in Anführungszeichen unübersichtlich und chaotisch, man ist die Pfeile schießen da wild umeinander her und was ist ganz interessant, man hat halt nicht, wie gesagt, nicht unendlich Munition, sondern man kann die Pfeile, die man abgeschossen hat, wieder auffangen oder wieder aufnehmen, was man auch machen muss, sonst gehen einem schnell die Pfeile aus. Man kann auch ohne Pfeile Gegner besiegen, indem man klassisch auf Super Mario Art und Weise einfach auf deren Kopf springt. Ja. Und das ist ungefähr dieses Spielprinzip. Die Maps sind relativ abwechslungsreich. Es kommen manchmal noch Schatzkisten mit speziellen Pfeilen, Bombenpfeilen, zielsuchenden Pfeilen und anderen komischen Sachen. Man kann noch oder sich ein Schild holen, damit man dann einen Schuss mehr aushält. Und was auch ganz cool ist, die Karten haben bestimmte Ausgänge, sowohl rechts, links, als auch oben und unten. Wenn man zum Beispiel unten durchgeht, dann kommt man oben im Bildschirm wieder raus. Das kann man dann auch nutzen, um sag ich mal, fiese Kills zu machen. Und das Spiel macht zu viert unmöglich viel Laune. Also wir vier saßen da und wollten, ich hatte in dem Moment wirklich das Gefühl, wir brauchen unsere PCs gar nicht, die wir nach stundenlangem Aufbauen erst richtig schön hingestellt hatten. Wir können den ganzen Tag da sitzen und einfach nur Tower of Ascension spielen. Ja. Also was da für coole Kills und coole Momente zusammenkamen. Also das kann man gar nicht so wirklich beschreiben, man muss einfach mal gespielt haben. Es hat so viel Laune gemacht. Wir haben uns dann über die 3 Tage immer wieder hingesetzt und dann einfach mal 1-2 Stunden Tower of Ascension gespielt, weil es einfach so lustig war. Ja, absolut. Oh. Also das Einzige, was so schade ist, es hat nur lokalen Multiplayer, kein Online, aber also wie viel Spaß ich damit hatte, ich muss unbedingt für die PS4 haben. Macht, glaube ich, auch im lokalen Multiplayer-Modus einfach wesentlich mehr Spaß, ja, als es irgendwie bei Dings der Fall wäre, bei Internet-Koop quasi. Es ist tatsächlich, also ich kann das wie gesagt nur voll unterstützen. Also ich muss auch sagen, ich habe dieses Spiel sehr, sehr ans Herz geschlossen. Es hat super viel Spaß gemacht tatsächlich. Super schnell, super lustig. Die Partien sind so wacky zum Teil. Du kannst so viele spezielle Optionen einstellen, um die Partien komplett zu verändern. Dass man zum Beispiel nur einen Pfeil hat, sodass man am Anfang super viel aufpassen muss. Dass man von Anfang an schon mit Random-Pfeilen startet. Das heißt, ne, man kann auch durch Zufall schon alle haben Bombenpfeile und sofort gibt es überall Explosionen. Durch eine Wand jemanden erschießen, es gibt Drill-Pfeile eben aus dem einen Ende des Bildschirms rausschießen, ins andere reinschießen und so ein Kram. Also es gibt tatsächlich so viele lustige Situationen. Wir haben es insgesamt, glaube ich, von der Zeit her definitiv mit Abstand am meisten gespielt. Noch im Vergleich zu Smash Bros. Viel einfacher reinzukommen, weil du so wenig Möglichkeiten an sich hast. Aber, also, wie soll ich sagen, easy to learn, hard to master. Absolut, ja. Irgendwann hat man dann Duelle gehabt und keine Ahnung, der eine schießt da runter, du weißt ganz gut aus, dann kommt noch ein Schuss, du fängst den Pfeil, schießt zurück und einfach super, super lustig. Ja, es gab so viele, also dadurch, dass man auch den letzten Kill nochmal so als Replay sehen kann, so viele coole Momente, wo wir es einfach totgelacht haben. Mein Gott. Und das Spiel ist auch ganz gut gebalanced, weil wenn einer wegzieht, starten alle anderen zum Beispiel mit Schild. Ja. Was ein riesiger Vorteil ist, aber was die Partien ausgeglichen hat, ohne dass du das Gefühl hast, es ist jetzt unfair dem gegenüber, der jetzt führt. Weil wenn man es geschickt macht, kann man auch da immer noch seine Kills kriegen. Und dadurch auch selbst zum Beispiel Merlins Freundin, die jetzt vielleicht nicht so viele Videospielerfahrung hat wie wir jetzt alle, konnte auch ganz locker mit uns mitspielen, ohne dass das Gefühl haben, okay, sie wird jetzt voll fertig gemacht. Absolut, ja. Und deswegen, das ist auch so ein Teil des Spiels, wo ich dachte, das ist echt cool, das lässt sich auch echt gut einfach mit Leuten spielen, die vielleicht nicht jetzt unbedingt, ja, so wie wir sind. Ja, das ist tatsächlich wahr. Also das ist tatsächlich eine relativ geringe Einstiegsschwelle und es ist relativ einfach, irgendwie erstmal loszulegen und vor allem ist es einfach auch wirklich super schön, wie Joe das gerade schon gesagt hat, das ist halt. Die Grundprinzipien sind sehr einfach gelernt, aber sie erlauben immer noch sehr, sehr viel Finesse. Und das ist halt ebenso wie diese klassischen Beat'em-ups. Also am Anfang das anzufangen ist eigentlich ganz okay, aber du brauchst schon eine gewisse Zeit, um reinzukommen. Nur, dass es halt da eben so wenig, wie Joe schon gesagt hat, so wenig Manöver gibt, dass, ja, ich weiß auch nicht, also du kommst wirklich. Du musst halt keine Kombos lernen und so. Das heißt, richtig, genau. Das kommt dann mit dem Spielen ganz schnell und du kommst auch schnell an deine eigenen Erfolgserlebnisse. Absolut. Was, glaube ich, so super wichtig ist. Ich meine, zum Beispiel, einer von uns, der war am Anfang nicht so gut mit Schießen, der war halt einfach der immer auf unsere Köpfe gesprungen ist. Ja, und war immer so, oh nein, er ist schon wieder reingesprungen, hat alle einfach totgesprungen, ja. So nach dem Motto. Absolut. Also es ist tatsächlich einfach von vorne bis hinten eine Empfehlung wert. Es macht mega viel Spaß. Jeder sollte das, glaube ich, finde ich, einfach mal ausprobieren. Irgendwie sowas, gerade wenn man, wie gesagt, so ein paar Kumpels hat und wenn es dann auch irgendwie an eine LAN-Party geht oder sowas. Man kann es auch für die PS4 und sowas holen, also für die Konsolen. Einfach mal hinsetzen, 4 Leute schnappen. Zu dritt macht es auch Spaß, zu zweit wird es immer ein bisschen schwierig. Das Lustige tatsächlich am 4-Player-Modus ist das Mayhem, was dabei entsteht. Ist dieses Durcheinander, ist, dass man plötzlich, weil man irgendwie, man konzentriert sich auf einen Gegner und plötzlich kommt von irgendwo schräg links ein völlig ungezielter Pfeil geflogen und er schießt einen. Es kam so vor, Merlin und ich hatten so awesome, epische Fights irgendwo da unten, wo wir uns irgendwie so Millionen Pfeile entgegenschießen und versuchen uns gegenseitig umzubringen. Und plötzlich kommt einer von hinten und erschießt uns beide einfach so. Plötzlich, weil wir nicht drauf aufgepasst haben. Und wir so, oh Mann, ey. Ja, das ist tatsächlich, also das ist wirklich, wirklich, also das, der Vier-Spieler-Modus ist tatsächlich der, der richtig viel Spaß macht, weil es so richtig schön durcheinander ist einfach und weil viel wirre Quatsch einfach passiert. Und das ist im Zwei-Spieler-Modus fehlt es ein bisschen. Das ist einfach Straight-Up-Duell und derjenige, der halt eben gewinnt, der gewinnt. Es gibt auch einen Story-Modus, der auch nicht besonders schlecht ist. Es gibt super viel Kram, noch Goodies zum Freischalten, insgesamt 4 Charaktere, die man zu den ersten 4 zusätzlich noch freischalten kann, neue Pfeile, die man freischalten kann, neue Game-Modes und so ein Kram. Es gibt Bosse. Also es ist wirklich einfach ein rundum gelungenes Paket. Nur empfehlenswert, sollte man sich auf jeden Fall holen. Und ich denke tatsächlich, ich lasse dann auch jetzt meinen eigenen Tasty oder beziehungsweise den zweiten Tasty weg. Ich denke, wir haben jetzt schon sehr ausführlich über das Spiel geredet und wie man merkt, sind wir auch beide ja einfach gleichermaßen begeistert. Wir haben jetzt schon beschlossen, wir brauchen dieses Spiel. Wir haben auch schon gesagt, wir werden mit Henrik demnächst mal Partien spielen. Ist einfach awesome. Guckt es euch einfach mal an. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das Uncommon Taste Seal of Approved. Ja, absolut. Empfehlung der Redaktion, definitiv. wie gesagt, einfach ohne Einschränkung. Ich glaube, das macht einfach jedem Spaß. Es ist einfach richtig schönes. Und man kann auch den Solo-Modus im Koop spielen. Man kann auch Team-Deathmatch machen, sodass eben 2 gegen 2 sind und sowas zum Beispiel, was dann eben so ein bisschen mehr quasi diesen Koop-Gedanken auch reinbringt. Ist einfach echt extrem unterhaltsam. Sollte man sich definitiv mal anschauen, das Ganze. Ja, definitiv. Super, ja, nach dieser sehr begeisterten Triade dann jetzt, die glaube ich wirklich auch jeder, der das schon gespielt hat, unterschreibt. Das wird das neue Dark Souls. Ja, nicht ganz so. Ich glaube, dafür hat es ein bisschen. Das glaube ich auch nicht. Hat sich genug langen Atem für, aber wie gesagt, so, ich glaube, das neue Super Party-Spiel einfach. Ja, damit verabschieden wir uns wieder nach auch wieder sehr einer solid langen Folge. Wir hoffen, wir sind nicht allzu durcheinander mit dem Hauptthema gewesen. Ab und an habe ich das Gefühl, wir sind ein bisschen all over. Ja, irgendwann ging es wirklich wieder um RPG-Mechaniken, aber naja, das kommt nur wenn mal du halt zwei RPG-Spieler nebeneinander sitzt. Richtig. Und dann vor allem auch noch 2 aus unterschiedlichen Lagern, dann wird es einfach manchmal schwierig. Also, Jungs und Mädels, wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und ja, ich glaube, dann gibt es wieder eine weitere spannende Folge. Diesmal hoffentlich dann auch ohne Verzögerung. Also, mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Auf Wiederhören. Wiederhören. Und praise the sun. Praise the sun.